Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute melde ich mich mal wieder am Mikrofon, nachdem Markus ja ziemlich vorgelegt hat, viele Episoden gemacht hat, die meisten davon auf Englisch. Also gibt's heute mal wieder eine Episode von mir und die ist auch auf Deutsch. Ich war im Mai am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Das ist witzigerweise gar nicht in Stuttgart, sondern in Fellbach, aber sei es drum. Ich habe dort Carmen Breitling-Utzmann getroffen. Sie ist dort Laborleiterin und sie untersucht dort Lebensmittel, beziehungsweise momentan ist sie für den Bereich Getränke zuständig. Wir haben uns darüber unterhalten, was mit Lebensmitteln so alles passiert während dem Zubereiten, wie dort für den Menschen schädliche Stoffe hineingelangen können und vor allem natürlich, wie man die dann findet, mit welchen Untersuchungsmethoden. Die Episode ist mal wieder zweigeteilt, das heißt, wir haben am Anfang einen reinen Interviewteil und danach sind wir dann noch ein bisschen durch die Labore gegangen und haben uns verschiedene Untersuchungsgeräte angeschaut. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Interview, hier noch eine kleine Vorankündigung in eigener Sache. Omega Tau wird schon 100. Wir werden im August unsere 100. Episode veröffentlichen und planen, das ein bisschen zu feiern. Sprich, wir wollen uns mit euch, den Hörern, die Lust haben, am 3. August um 20 Uhr nach Stuttgart zu kommen, in einer Kneipe treffen und einfach ein bisschen zusammensitzen, reden und feiern. Wenn ihr Lust habt, dazu zu kommen, schaut einfach mal auf unserer Website unter omegataupodcast.net. Dort gibt es eine kleine Vorankündigung und dann solltet ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr plant zu kommen, weil dann können wir je nach Anzahl der Rückmeldungen in einer Kneipe was reservieren. Wir freuen uns schon, hoffentlich viele Hörer mal persönlich zu treffen, also meldet euch zahlreich. Und jetzt geht's los mit unserem Interview zum Thema Lebensmittelchemie. Mein Name ist Carmen Breitling-Utzmann. Ich bin Lebensmittelchemikerin und ich arbeite am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Abgekürzt das CVUA Stuttgart. Das ist eine Einrichtung der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Wir untersuchen hier alle Arten von Lebensmitteln hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulässigkeit, um es mal kurz auszudrücken. Und für welchen geografische Region seid ihr jetzt zuständig? Also wir sind zunächst mal für die Lebensmittelüberwachung im Regierungsbezirk Stuttgart zuständig. Es gibt ja 4 Regierungsbezirke in Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg. Und wir untersuchen im Endeffekt Proben aus dem ganzen Regierungsbezirk Stuttgart und auch noch zum Teil aus den anderen Regierungsbezirken für die Bereiche, in denen wir Zentrallabor sind, also zum Beispiel für Pflanzenschutzmittel in pflanzlichen Lebensmitteln. Okay, und der zweite Teil von dem Namen, das war noch veterinärmedizinisches? Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, okay. Genau. Wir untersuchen nämlich nicht nur Lebensmittel, sondern die Tierärzte im Neubautrakt hier drüben untersuchen auch Proben von Tieren, also sprich jetzt von Kühen in dem Bestand, zum Beispiel hinsichtlich bestimmter Krankheiten. Also im Endeffekt im Wesentlichen von Tieren, die auch mit der Nahrungsmittelproduktion zu tun haben. Sie untersuchen aber auch alle Arten von anderen Tieren. Also es kann gut sein, dass wenn ein Tier in der Wilhelma gestorben ist, dass es dann auch auf dem Sektionstisch der Pathologie bei uns landet. Mhm. Zu diesem Bereich Lebensmittel, was du als erstes angesprochen hattest, gehören nicht nur Dinge, die man isst, habe ich gelernt, sondern auch Kosmetik und Bedarfsgegenstände. Genau, es gehören auch zur Lebensmittelüberwachung Kosmetika und Bedarfsgegenstände, also sprich Bedarfsgegenstände, das ist ein sehr weites Feld. Unter Kosmetika kann man sich ja meistens noch was vorstellen, aber Bedarfsgegenstände, da gehört zum Beispiel dazu alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, also zum Beispiel Brettchen, auf dem man jetzt sein Lebensmittel zubereitet oder das Messer, mit dem man dann das Fleisch schneidet. Es sind aber auch noch ganz andere Sachen dabei, wie zum Beispiel Sachen, die Körperkontakt haben, also Kleidung, was gibt es noch, Reinigungsmittel sind dabei, aber auch Spielwaren, also das ist ein sehr breites Feld. Und du beschäftigst dich momentan vor allem mit Wasser, richtig? Genau, mit Wasser und auch mit Getränken, also mit nicht alkoholischen Getränken. Mhm. Ich arbeite in der Abteilung Getränke, dazu gehören also alle Arten von alkoholischen Getränken wie Wein und Spirituosen und dann eben auch nicht alkoholische Getränke und das Trinkwasser. Okay. Jetzt haben wir ja gesagt, heute wollen wir vor allem eben über den Bereich Nahrungsmittel oder Getränke können wir sicherlich damit auch abdecken, ja, sprechen. Was untersucht ihr denn hier genau? Also ich denke, der Schwerpunkt liegt vor allem im Bereich Schadstoffe, also Dinge, die irgendwie nicht, die im Essen drin sind, aber nicht drin sein sollten. Und es geht aber nicht um das, was mehr so Richtung Ernährungslehre geht, also weiß ich nicht, wie gesund jetzt ein Lebensmittel ist im Hinblick auf Zusammensetzung von Fett und Zucker und sowas. Genau. Also wir untersuchen schon oft auch die Zusammensetzung eines Lebensmittels, weil er oft auch zum Beispiel bestimmte Qualitätsparameter ausgelobt sind. Also was jetzt zum Beispiel den Zuckergehalt angeht, also ob jetzt das zum Beispiel ein Lebensmittel besonders wenig Zucker enthält oder bestimmte Lebensmittel mit einer höherwertigen Einstufung, also zum Beispiel Konfitüre extra, die braucht einen bestimmten hohen Fruchtgehalt. Also es wird schon auch auf die Zusammensetzung hin untersucht, aber es wird nicht hinsichtlich dessen untersucht, ob das jetzt ernährungsphysiologisch gesund ist in dem Sinne. Also praktisch nur, ob das, was auf der Packung draufsteht, auch tatsächlich genau, so ist. Genau, ob so ist, ob es im Endeffekt den rechtlichen Anforderungen entspricht und natürlich, ob jetzt auch Schadstoffe drin sind, die nicht drin sein dürfen. Mhm. Das ist eigentlich das zweite große Hauptfeld. Man kann es eigentlich sagen, ist alles drin, was drin sein soll und ist nichts drin, was nicht drin sein darf. Okay. Und ihr untersucht aber sowohl, wie soll ich sagen, Rohmaterialien als auch verarbeitete Lebensmittel. Also genauso den Apfel, der jetzt gerade vom Baum gepflückt wurde, wie auch die Fertigsuppe. Genau. Also unser Leitmotiv ist ja im Leitbild, wir untersuchen alles von Apfel bis Zahnbürste, von Apfelsine bis Zebra, so in dem Sinne. Okay. Und dazu gehört einiges, wobei man bei Lebensmitteln unterscheiden muss. Also es gibt eine richtig offizielle Definition von Lebensmitteln und dazu gehört eben, dass alles Lebensmittel, alle Stoffe und Erzeugnisse sind, die dazu bestimmt sind oder von dem auch nach vernünftigen Ermessen erwartet werden kann, dass sie verzehrt werden. Und dann gibt es extra eine Liste, die ausgenommen wird. Also zum Beispiel das Gemüse, das auf dem Feld wächst und noch nicht geerntet ist, ist noch kein Lebensmittel. Mhm. Wohingegen dann das Gemüse, das dann im Endeffekt geerntet ist und im Laden ist, dann wird es als Lebensmittel betrachtet. Okay, aber zum Beispiel, dass ein Kaugummi verschluckt werden könnte, das liegt sozusagen im Bereich des Möglichen. Ja, genau, mhm, ja. Okay. Und wird auch Kaugummis, ist zwar sozusagen nicht dazu bestimmt, geschluckt zu werden, wird aber eben im Bereich des Möglichen erachtet, aber der wird hier explizit nochmal zu den Lebensmitteln dazu gezählt. Gut, das ist dieser Teil Untersuchung. Ja. Forschung im Sinne von, wie kann man Lebensmittel chemisch verändern, weiterentwickeln, haltbar machen oder sowas, macht ihr nicht? Nein, sowas machen wir eigentlich gar nicht. Unser Fokus liegt klar auf der Analytik von Lebensmitteln und von deren rechtlichen Beurteilung. Das, was du gerade beschrieben hast, das liegt eigentlich eher im Bereich der Lebensmitteltechnologie. Also gerade wenn es darum geht, um die Konservierung, also wie macht man Lebensmittel besser haltbar oder wie beeinflusst man auch dessen physikalische Eigenschaften, dass eben bestimmtes Mundgefühl jetzt bei einem Schokoriegel oder so erzeugt wird. Das liegt alles im Bereich der Forschung eigentlich der Lebensmittelhersteller und machen oft auch Lebensmitteltechnologen. Macht ihr hier Forschung im Sinne von Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden oder sowas? Ja, genau. Was wir hier an Forschung machen, ist, sobald wir im Endeffekt den Verdacht haben, es könnte eine neue Kontaminante aufgetreten sein, dass wir versuchen, eine Methode zu entwickeln, um genau diese Kontaminante oder diesen Stoff dann zu untersuchen. Okay. Steht ihr da auch irgendwie im Austausch mit Universitäten? Ja, also da gibt es auch Austausch mit Universitäten. Und wir machen zum Teil auch Auftragsanalytik jetzt für Bundeseinrichtungen. Also wir haben auch schon Analytik zum Beispiel für das Bundesinstitut für Risikobewertung des BfR in Berlin gemacht oder auch für das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit des BVL in Berlin. Also das kann auch durchaus vorkommen, dass wir da im Endeffekt im Rahmen von Projektmitteln auch Auftragsforschung machen. Gut, dann lass uns vielleicht ein bisschen konkreter werden. Woraus bestehen denn Lebensmittel? Vielleicht nochmal so ganz grob. Also wir haben ja schon mal eine Episode gemacht zum Thema Zellbiologie, mhm, wo wir auch so die verschiedenen Stoffe, aus denen der Mensch besteht, schon besprochen haben und so ein bisschen die molekularen Grundlagen, ja, davon. Wir haben eben diese drei großen Klassen, Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, genau, und dann noch gewisse Spurenelemente und Vitamine, sowas. Ist das so, dass im Prinzip alles, was der Mensch, woraus der Mensch besteht, dass er sich das auch über die Nahrung zuführt? Unterschiedlich. Also das meiste, ja, ich würde mal sagen, zu schwer zu schätzen, 90-99% wahrscheinlich schon. Es gibt aber durchaus auch Verbindungen, die man jetzt nicht komplett über die Nahrung aufnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt an das Vitamin D denkt, also da wird das meiste eigentlich produziert, dass man es im Endeffekt über die Haut und durch den Lichteinfall, dass sich das der Körper selber macht. Mhm. Dazu braucht es aber auch bestimmte Nahrungsbestandteile wie das Cholesterin, wobei da hat man in der Regel keinen Mangel dran. Mhm. Also man holt sich sehr, sehr viel über die Nahrung, das ist klar, aber es gibt auch manche Dinge, die der Körper alleine hinkriegen muss. Okay, das ist ja alles, was man so in den Bereich der organischen Chemie einordnen würde, genau, oder? Ja. Gibt es jetzt durch moderne Lebensmitteltechnologie quasi Sachen aus der anorganischen Chemie, die man jetzt heute isst? Oder kann der Mensch damit gar nichts anfangen und deswegen macht das einfach keinen Sinn? Gut, was eigentlich aus der anorganischen Chemie in dem Sinne kommt, sind also die Spurenelemente. Mhm. Also gerade Selen, Jod, was im Okay, Endeffekt gut, aber die liegen ist. Ja auch irgendwie in der Natur vor. Aber es ist jetzt, also man kann im Prinzip alle Stoffe, die man isst, also auch zum Beispiel, was weiß ich, Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker oder so, die kann man alle in diese Klassen. Also das könnte man sozusagen auch als Spurenelement oder sowas bezeichnen. Oder sind diese groben Klassen, in die man Lebensmittel einteilt, nochmal erweitert durch diese künstlichen Stoffe, die man inzwischen zuführt? Ich meine, es gibt natürlich das ganze Gebiet der Zusatzstoffe. Mhm. Also die werden im Wesentlichen eingesetzt, um die technologischen Eigenschaften von Lebensmitteln zu verändern. Okay. Also sei es jetzt, um das Lebensmittel farbig und damit ansprechender zu machen. Also wie jetzt gerade bei Süßwaren das sehr häufig eingesetzt wird oder auch bei Limonaden. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, ein Vanillepudding, der ist, wenn man ihn jetzt rein aus Stärke zubereitet und Vanilleextrakt, wäre der so cremeweiß mit vielleicht noch diesen dunklen Körnchen drin. Aber so das, was wir so in Erinnerung haben, womit wir einen Vanillepudding verbinden, ist eigentlich so diese satte gelbe Farbe. Ja. Und die kommt eigentlich immer durch einen Farbstoff zustande. Ja. Und das ist einfach das, was es für uns optisch auch ansprechender macht. Oder oft werden dann eben Konservierungsmittel eingesetzt, um Lebensmittel haltbarer zu machen. Emulgatoren, gerade in Schokolade, wenn man das Conchier-Verfahren, also dieses lange Umwälzen der Schokolade, etwas abkürzen muss, dann geht es leichter mit einem Emulgator, dass sich die Substanzen besser verbinden. Oder man kann gut jetzt in bestimmten Süßspeisen modifizierte Stärke zusetzen, dass man eben den Pudding nicht kochen muss, sondern es auch kalt aufschlagen kann. Da gibt es also eine ganze Reihe von Zusatzstoffen, die einfach das technologische Handhabung der Lebensmittelzubereitung und auch Lagerung einfacher machen. Mhm. Und was ist jetzt zum Beispiel ein Farbstoff chemisch gesehen? Da gibt es ganz unterschiedliche Klassen. Also es stammt, wie gesagt, alles aus der organischen Chemie. Also es gibt zum Teil gibt's eben die sogenannten Azofarbstoffe, die eben über diese Stickstoffdoppelbindung verknüpft sind, die verschiedenen beiden Chromophoren. Die sind allerdings in letzter Zeit ziemlich in Verruf geraten, weil manche stehen eben in Verdacht, bei Kindern auch diese sogenannte Hyperaktivität fördern zu können. Und müssen deswegen, wenn die verwendet werden, jetzt inzwischen den Warnhinweis tragen. Es gibt aber auch schlichtweg Farbstoffe aus Pflanzenextrakten, sprich Carotinoide, jetzt die in jeder Karotte und Paprika vorkommen. Oder es gibt Chlorophyll aus den Blättern, das grün wird verwendet. Das ist jetzt im Augenblick der Trend, dass eben immer mehr zu natürlichen Farbstoffen gegriffen wird. Was ist ein Chromophor? Ein Chromophor ist sozusagen ein Bestandteil in dem Farbstoffmolekül, das es farbig macht. Also ganz grob gesprochen, man hat ein organisches Molekül, es sind meistens, also gerade bei einem Azofarbstoff hat man zwei Stickstoffe, die über eine Doppelbindung verbunden sind und auf beiden Seiten hängt ein aromatischer Rest dran. Und dann hängt auf der einen Seite hängt dann eine Gruppe, die die Elektronen anzieht und auf der anderen Seite eine, die sie über diese Bindung sozusagen schiebt, sodass sich so diese Elektronen gut über das ganze Molekül verteilen können und dadurch kann es eben gut angeregt werden und dadurch eben seine Farbigkeit produzieren, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Angeregt jetzt im elektrischen durch Licht, Sinne? Genau. Also wie die Moleküle angeregt werden, es gibt so verschiedene eben, das wäre jetzt im sichtbaren Bereich, dass sie eben entsprechend angeregt werden und einen bestimmten Teil vom Licht schlucken, sodass man den Rest dann sieht. Ja. Oder eben das Ganze gibt es auch noch im UV-Bereich oder im Infrarotbereich, den man dann nutzt, eben auch für Analysen. Was mich noch interessieren würde, dieses Thema Lebensmittelverarbeitung. Also ihr untersucht jetzt halt Proben sowohl roh als auch verarbeitet. Mhm. Aber mich interessiert es auch sozusagen aus der heimischen Küche. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn ich ein Lebensmittel koche? Und warum kann man manche Lebensmittel, also zum Beispiel Bohnen und Kartoffeln, da habe ich gespeichert, die darf man nur gekocht essen, weil roh sind die irgendwie giftig. Warum denn? Passieren ganz unterschiedliche Dinge damit bei der Verarbeitung. Um jetzt gerade mal auf letztere Beispiele aufzugreifen, bei Bohnen gibt es einen Giftstoff, den die enthalten. Also wir sprechen von den grünen Bohnen, sogenannte Lektine, das Faseolin zum Beispiel, die werden, also sind im rohen Zustand eben in den Bohnen enthalten und die sind für den Menschen giftig. Die werden aber durch die Einwirkung von Hitze beim Kochen zerstört, sodass sie keine Auswirkung mehr haben. Also da wird einfach das Molekül irgendwie aufgebrochen, oder? Genau, was passiert da? Also das Molekül wird aufgebrochen, in die Bestandteile zerlegt und dann kann es eben die Schadwirkung nicht mehr entfalten. Bei den Kartoffeln ist es so, also da geht meistens die Meinung rum, das läge am Solanin, weshalb man das im rohen Zustand nicht essen kann. Das ist aber gar nicht so. Das Solanin, das ist das, was sich in diesen grünen Stellen bildet. Ja. Also man soll ja Kartoffeln auch nicht bei Licht lagern, weil sie sonst grün werden. Und das geht aber auch leider bei Hitze nicht kaputt. Also sprich eine Kartoffel, da sollte man das Grüne großzügig abschneiden, bevor man sie kocht, weil das ist auch im gekochten Zustand noch da. Und da ist es aber so, dass die Kartoffelstärke im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel der Getreidestärke im gekochten Zustand wesentlich besser aufnehmbar und resorbierbar durch den Körper ist. Von daher kriegt man eher Verdauungsprobleme, wenn man zu viel rohe Kartoffeln isst, aber es macht einem sonst nicht so viel aus. Okay. Und bei vielen eiweißreichen Produkten, wie zum Beispiel bei Fleisch und so weiter, ist es so, dass durch die Hitzeeinwirkung die Proteine denaturieren, also sprich, sie verändern ihre Struktur und dadurch auch vom Körper besser aufnehmbar und resorbierbar werden. Ganz abgesehen davon auch, dass sich dadurch eben die Textur vom Fleisch verändert, dass es eben weicher wird und man schlichtweg besser kauen kann. Also so ein Stück rohes Steak ist schon sehr mühsam dann auch zu kauen, währenddessen ein gut durchgebratenes Steak halt auch besser von den Zähnen allein verarbeitet werden kann. Also da hat der Mensch im Prinzip zwei Vorteile von. Das eine, es schmeckt besser und das andere ist besser für den Körper aufzunehmen. Genau. Und natürlich ein drittes Argument ist auch, es werden natürlich die Mikroorganismen während der Hitzezubereitung zerstört. Ja, okay. Sprich, dass es auch eventuell pathogene vorhandene Mikroorganismen dabei unschädlich gemacht werden. Das ist so der dritte positive Effekt der Nahrungsmittelzubereitung. Das heißt, beim Kochen oder entsprechend eben auch beim Braten, ja, werden die Moleküle irgendwie aufgebrochen und dann habe ich eben diese Vorteile, die wir gerade angesprochen haben. Genau, also im Endeffekt werden gerade so die Eiweißketten verändern sich von ihrer Anordnung und auch die Stärkemoleküle dann. Die quellen auf, zum Beispiel, wenn jetzt gekocht wird, also wenn man sich so vorstellt, so eine Nudel besteht auch im Wesentlichen aus Stärke, da wird dann eben zwischen diese Stärkemoleküle beim Kochen auch das Wasser eingelagert. Das Ganze wird weicher dadurch und eben dadurch besser kaubar, besser aufnehmbar, besser resorbierbar. Okay, wobei das ist ja nicht nur eine Frage der Erhitzung, sondern ich muss ja dann auch noch Wasser zuführen. Genau, in dem Fall muss auch eine Nudel im Backofen würde auch nicht viel bringen, das ist richtig. Ja. Wogegen man zum Beispiel bei Kartoffeln, die werden ja auch weich, wenn man sie einfach so in den Backofen legt. Das ist einfach von Lebensmittel zu Lebensmittel ganz unterschiedlich. Gut, die haben wahrscheinlich auch noch mehr Wasser gespeichert. Genau, da ist schon das Wasser auch mit drin. Ja, okay. Und was passiert eigentlich beim Backen? Also so ein Kuchen, da würde ich jetzt denken, dass dieses Aufquellen von der Stärke auch ein wichtiger Effekt ist, aber vermutlich geht da auch eine ganze Menge von dem Wasser raus, wenn ich den in den Ofen tue, oder? Genau, Wasser geht raus, Stärke quillt auf, die Proteine verändern sich. Was aber auch ein ganz sehr wichtiger Aspekt dabei ist, ist die Bildung von Aromen während des Backens. Also gerade man hat ja Proteine drin, man hat Stärke und Zucker im Kuchen, die zusammen erhitzt, gibt sogenannte Maillard-Produkte. Und das ist im Endeffekt das, was zum einen den Kuchen dann oben schön braun macht, diese Kruste bildet und was dann auch so dieses typische Aroma eben gibt. Also so dieses gebackene Aroma auch und das Gleiche passiert auch beim Fleischbraten. Das sind dann wieder andere Produkte. Aber auch da gibt es eben im Endeffekt braune Krusten und Aromastoffe. Da basiert sehr viel auf dieser sogenannten Maillard-Reaktion. Was passiert denn beim Erhitzen, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, chemisch? Also wir haben jetzt schon gesagt, beim Erhitzen brechen die Moleküle auf, aber was passiert denn da nochmal ein bisschen genauer? Warum brechen die denn auf, wenn man sie erhitzt? Das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil es kommt eigentlich sehr darauf an, was es für Moleküle sind. Das ist von Molekül zu Molekül ganz unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel Proteine anguckt, das ist ein bisschen eine lange Kette von verschiedenen Aminosäuren, die dann wiederum bestimmt gefaltet sind und dann nochmal eventuell auch noch mit anderen Proteinketten zusammengelagert sind. Da passiert eben ganz oft durch die Erhitzung, dass sich schlichtweg diese Proteinketten aufhalten und wieder anders zusammenlagern. Macht man das Ganze aber zum Beispiel dann noch in Gegenwart von einer Säure, das Erhitzen, gerade jetzt bei Proteinen, spalten sich auch die einzelnen Ketten auseinander, also dass dann man dann im Endeffekt Bruchstücke von kleineren Aminosäureketten hat oder sogar dann von den Aminosäuren selber. Mhm. Bei Zuckern ist es wieder anders, die reagieren dann auch ohne Proteine in der sogenannten Maillard-Reaktion, wenn man sie heiß macht, also sprich, da verändern sich dann die Zuckermoleküle an sich, die werden entweder zusammengelagert oder eben auch sie spalten sich nochmal, dass eben die Brücken zwischen den innerhalb der Molekülen, also die Kohlenstoffbrücken, dass die sich aufspalten und dann wieder neue Verbindungen bilden. Und bei Fetten ist es eben oft so beim Erhitzen, wenn man es zu heiß macht, dass die dann regelrecht anfangen zu verbrennen. Bei Fett ist es eher so, da passiert lange Zeit nichts, sondern die sind ganz gut hitzebeständig und irgendwann fangen die dann aber eben an, ja, ist im Endeffekt auch ein langes Kohlenwasserstoffgerüst, so ein Fettmolekül, das es dann verbrennt, wie das Wachs in der Kerze auch. Aber letztendlich ist auch Erhitzen Energiezufuhr, ja, also genau. Auch auf molekularer Ebene. Genau, also das fördert natürlich die Reaktion von bestimmten Molekülen miteinander, also gerade jetzt, wenn Aminosäuren mit Zuckern reagieren, Proteinen oder auch natürlich, es fördert durch die Energiezufuhr dann die Veränderung der Proteinketten. Man kann aber, wie gesagt, wirklich nicht pauschal sagen, was passiert, sondern das ist wirklich von Lebensmittel zu Lebensmittel anders, je nach der Zusammensetzung. Ja. Es reagieren ja auch, man hat ja auch noch diverse Aromastoffmoleküle drin, die können auch reagieren. Das sind auch alle Sorten von Verbindungen. Da war es jetzt pauschal zu beantworten, ist ziemlich schwierig. Okay, vielleicht können wir das ganz gut als Überleitung benutzen zum Thema Einfrieren. Also du hast gerade gesagt, eben beim Erhitzen Energiezufuhr wird es die Reaktion der Moleküle miteinander oder auch selber gefördert. Genau. Und Einfrieren ist dann gerade das Gegenteil. Also da laufen Reaktionen langsamer dann. Ja, genau. Also es wird zum einen wird die Fettoxidation ein bisschen vermindert. Also es wirkt, dass das Fett zum Beispiel etwas weniger schnell ranzig wird. Beim Ranzigwerden spalten sich kleinere Moleküle von den Fettsäuren ab. Dann ist es so, dass das Wachstum von Mikroorganismen wird gestoppt, während solange das eingefroren ist. Es kann aber durchaus passieren, wenn man das Ganze auftaut, dass die dann wieder wachsen. Also das heißt nicht unbedingt, dass die jetzt zerstört sind. Aber wie gesagt, beim Einfrieren wird vor allem Reaktionen wie zum Beispiel Fettoxidation verlangsamt oder eben auch die Reaktion von jetzt Aminosäuren mit Zuckern, also nachher zur Bildung von Aromastoffen und so weiter. Gut, jetzt haben wir das Thema, was kann quasi schlecht werden, schon so ein bisschen angesprochen. Da können wir nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Noch eine andere Frage vorweg nochmal zu diesem Thema Zubereiten. Ja. Es gibt ja quasi noch mehr Zubereitungsarten. Man kann Lebensmittel mischen. Ja. Und es gibt so ganz einfache Sachen. Also ich denke, bei der Schlagsahne zum Beispiel kann ich mir das noch relativ leicht vorstellen. Da mischt man einfach sozusagen mit viel Energie Luft unter die kleinen Tröpfchen Schlagsahne und dadurch wird es halt schlagsahnig. Ja. Aber beim Mischen hat man ja auch so Effekte, keine Ahnung, wenn man Mayonnaise mal selber macht, da mischt man irgendwie ein paar verschiedene Sachen zusammen und dann kommt irgendwie was ganz anderes raus, als man sich vorgestellt hat. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Beim Mayonnaise ist es zum Beispiel so, da gibt's oder auch bei der Butterherstellung, jetzt mal nochmal ganz, das vielleicht nochmal einfacher zu erklären, bei der Butterherstellung fängt man auch mit dem Rahm an, mit der Sahne. Und es ist vielleicht was du auch schon mal zu Hause beobachtet hat, wenn man Sahne zu lange schlägt, dann gibt es eine sogenannte Phasenumkehr, dass man sozusagen statt der Öl-in-Wasser-Emulsion eine Wasser-in-Öl-Emulsion bekommt. Mhm. Und das wird dann eben die Butter daraus. Das ist im Endeffekt, das ist eine physikalische Sache, diese Emulsionen. Also sprich, bei einer Wasser-in-Öl-Emulsion sind eben kleine Wassertröpfchen in Öl emulgiert, während bei der Öl-in-Wasser eben kleine Öltröpfchen in viel Wasser emulgiert sind. Also emulgiert heißt, die schwimmen da drin. Die schwimmen da drin, genau. Und gerade bei Milch und Sahne bewirken dann die sogenannten Lecithine, die Phospholipide, die eben in jeder Milch und Sahne auch vorhanden sind, dass das auch emulgiert bleibt. Also dass sich da nicht nur die Fettklümpchen dann wieder zusammensuchen und dann eben die Emulsion bricht. Okay. Und eigentlich der gleiche Effekt entsteht auch bei der Mayonnaise-Herstellung, also diese Bildung von so einer Emulsion. Das ist jetzt ein physikalischer Effekt. Das ist jetzt ein rein physikalischer Effekt. Okay. In dem Fall, da passiert jetzt auf chemischer, auf molekularer Ebene passiert da gar nichts. Ja, und dann gibt es noch chemische Dinge, wenn ich Zitronensaft in Milch gieße, dann wird die so flockig. Genau, also dadurch wird im Endeffekt auch das Protein denaturiert. Also die meisten Eiweißketten mögen es nicht besonders, wenn sie zu sauer werden und dadurch brechen eben auch die Ketten auf oder falten sich anders und dadurch ist das Protein dann nicht mehr so in mehr oder weniger in der Milch in Lösung emulgiert, sondern flockt dann richtig aus. Mhm. Die lagern sich dann zum Teil eben auch zusammen. Lass uns doch mal ein bisschen mehr dazu kommen, was ihr vielleicht hier dann auch letztendlich als Proben auf den Tisch bekommt. Also ihr wollt ja rausfinden, was an schädlichen Stoffen in Lebensmitteln vielleicht drin ist. Und eine Möglichkeit, wie schädliche Stoffe da reinkommen, ist ja, dass die schlecht werden. Was bedeutet dann eigentlich schlecht werden? Also das Schlechtwerden in dem Sinne, wie wir es verstehen, ist eigentlich immer durch Mikroorganismen bedingt, durch alle Arten, also meist Bakterien und Hefen, können auch Viren sein, aber die Hauptverursacher sind wirklich Bakterien. Und es kann eben sein, entweder, dass wenn die Milch sauer wird, wird es dadurch bedingt, dass eben sich die Milchsäurebakterien, die ja eigentlich auch positiv in der Milch sind, sprunghaft vermehren und dann eben den pH-Wert durch die Bildung von der Säure wird eben der pH-Wert wieder geringer und das ist das Gleiche, wie wenn man Zitronensaft zu Milch träufeln würde, dadurch flockt dann auch das Eiweiß aus. Mhm. Also am Anfang merkt man nur, dass sie so ein bisschen sauer schmeckt und nicht mehr gut, aber wenn das dann recht schnell fortschreitet, kriegt man richtig ausgeflockte Milch in der Flasche. Ja. Genau, das ist das eine. Und wodurch passiert das? Also wenn ich jetzt Milch irgendwie luftdicht ohne Luft abschließen würde in den Kühlschrank, würde die dann irgendwann auch schlecht werden oder braucht die Anregung von außen? Das kommt auf die Art der Milch an. Es gibt ja verschiedene Sorten. Es gibt ja zum einen also die Haarmilch, die ultrahoch erhitzte Milch. Die kann man eigentlich sehr lange im Schrank lassen. Also die kann man auch bei Raumtemperatur aufbewahren und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist sehr lange gesetzt. Da passiert eigentlich auch, wenn die dann mal 1-2 Monate über dem Datum ist, gar nichts. Und die hat aber trotzdem Milchsäurebakterien drin? Nee, da ist es eher so, dass dann von außen Bakterien reinkommen, wenn man sie aufmacht. Also ungeöffnet hält die sehr lang. Da ist es eigentlich eher, dass es zu Geschmackseinbußen auf die Dauer kommt. Also dass sie eben Aromastoffe verliert und so weiter. Bei den anderen Milchsorten, bei der ganz normal pasteurisierten Milch, werden ja nur pathogene Keime ausgeschaltet. Also da sind dann durchaus noch Milchsäurebakterien zum Teil aktiv. Und die können dann eben, wenn die Milch jetzt nicht sachgerecht aufbewahrt wird im Kühlschrank, sondern wenn man sie eine ganze Weile bei Raumtemperatur stehen lässt, entwickeln die sich natürlich umso schneller. Weil Bakterien mögen es gern warm. Und im Kühlschrank wird eben das Wachstum stark zurückgedrängt, wenn auch nicht ganz verlangsam, also man kann auch die Milch nicht Ewigkeit offen im Kühlschrank, also halt geöffnet im Kühlschrank stehen lassen. Und auch eine geschlossene, normal pasteurisierte Milch würde dann auf die Dauer schlecht werden. Mhm. Da kommt es einfach darauf an, wie stark die Milch thermisch vorbehandelt wurde. Oder eben, es gibt ja inzwischen auch andere Verfahren durch Ultrafiltration, in dem eben die Bakterien rausfiltriert werden. Da gibt es ja sehr viele Verfahren inzwischen. Was ist, wenn irgendwas fault? Wenn was fault ist, wird es eben auch von Bakterien und Hefen, Schimmelpilzen zersetzt. Das ist das Gleiche. Und auch wenn eben, das offensichtlich Sichtbarste ist meistens dann der Schimmel auf Gemüse oder so. Das sind dann Schimmelkulturen, Schimmelpilze. Meistens ist es ja so, dass die Lebensmittel schon mal gerade Gemüse auch einen gewissen Anteil an diesen Pilzsporen mit sich bringen, weil es ist ja eigentlich nicht steril zum Glück, sondern es ist ja noch von der Natur umgeben und dass sich eben durch die Lagerung die Pilze dann weiterentwickeln können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Gemüse kaufe, dann ist da im Prinzip oft schon irgendein Pilz quasi drin. Der ist aber noch Mikroorganismen, aber sehr klein. Es kommt halt auf die Dosis an und ob sich eben die Mikroorganismen dann gut vermehren können auf die Aufbewahrungsbedingungen. Mhm. Und natürlich ein bisschen auch auf die Gemüsesorte selbst, weil zum Beispiel Erdbeeren sind sehr leicht anfällig für Pilze, weil es eben auch die Zellen sehr gut angegriffen werden können. Dagegen, wenn man jetzt so sieht, so eine Kartoffel oder die hat dann noch ihre schützende Schale um sich oder so eine Lauchstange mit dem eher robusteren Zellen. Also da haben sie Mikroorganismen dann auch einfach nicht so leicht, die anzugreifen. Und eine andere Sache ist zum Beispiel auch, Erdbeeren haben einen sehr hohen Zuckergehalt. das natürlich ideales Futter dann auch für die Mikroorganismen, die Zucker genauso gern mögen wie wir. Und dagegen jetzt Lebensmittel mit einem eher geringeren Zuckergehalt, jetzt eben gerade Kartoffeln oder auch Gemüsesorten, die sind dann eben nicht ganz so anfällig. Und was ist jetzt mit verarbeiteten Lebensmitteln? Also wenn ich jetzt eine Dose Ravioli habe, dann würde ich erstmal denken, wenn die vernünftig hergestellt ist, dann ist da wahrscheinlich, sind da keine Mikroorganismen mehr drin, oder? Genau, also Lebensmittel in Konserven sind in der Regel sterilisiert, also die werden in diese Konservendose eingefüllt und dann kommen sie in sogenannten Sterilisator, wo dann eben unter Druck und Hitze die Bakterien und Mikroorganismen abgetötet werden. Und das siehst du ja schon am Mindesthaltbarkeitsdatum, also die kann man sich sehr, sehr lange in den Schrank stellen. Und da entsteht das Problem erst, wenn ich das aufmache und dann da irgendwelche Pilzsporen reinfliegen. Genau, oder wenn, also wenn die wieder mit Mikroorganismen in Kontakt kommen. Also sprich, wenn man jetzt anfängt, aus der Dose zu löffeln, vielleicht dann noch mit dem Löffel, den man jetzt direkt aus der Dose löffelt, den man dann auch in den Mund nimmt und so weiter und dann eben dadurch die Mikroorganismen reinbringt. Mhm. Jetzt haben wir schon gesagt, Bakterien mögen gerne Wärme. Mögen sehr gerne Wärme, genau. Auch Hefen, Schimmelpilze mögen auch super gern Wärme. Dann die Art der Zelle oder der Zuckergehalt oder so spielt halt eine Rolle. Andererseits wieder gibt es auch ein sehr hoher Zuckergehalt, wie man es zum Beispiel jetzt in Konfitüren, Gelees und so weiter hat, schützt dann auch wieder vor Mikroorganismen, weil Bakterien brauchen einen gewissen Wasseranteil, um gut wachsen zu können. Und da durch den hohen Zucker angeheilt wird der sogenannte AW-Wert stark verringert. Das ist der Wert, der angibt, wie viel Wasser den Bakterien auch zur Verfügung steht. Mhm. Und das drängt dann wieder das Bakterienwachstum auch zurück. Mhm. Von daher ist eben diese Einzuckerung auch eine Art der Haltbarmachung. Was ist denn mit Licht? Warum ist Licht manchmal problematisch? Licht fördert vor allem die Zersetzung von Fetten auch. Also da wird durch den Lichteinfall, gerade bei Fetten mit ungesättigten Fettsäuren, wird eben induziert, dass leicht an diesen Doppelbindungen die Fettsäureketten brechen können. Dadurch kleinere Bausteine entstehen und die machen es oft, dass das Fett dann ranzig riecht. Mhm. Also das ist dann eigentlich, die induzieren dann eine richtige chemische Reaktion, das Licht bei Fetten. Das ist der Grund, warum Olivenöl immer in dunkelgrünen Flaschen verkauft wird und nicht in durchsichtigen. Genau, genau. Okay. Und viele Vitamine sind auch eher lichtempfindlich. Also zum Beispiel Vitamine in Milch, wo man ja oft sagt, dass zum Beispiel die Tetrapacks Vitamingehalt eventuell besser schützen, wobei Milch ja auch so schnell verbraucht wird, dass es eigentlich gar kein Problem ist, sehe ich zumindest so. Und es ist aber auch so, dass zum Beispiel jetzt ja, Carotinoide auch, also das, was die Karotte gelb macht, wenn es eben mal nicht mehr in den Zellen drin ist, die das schon vor dem Licht schützen, dass die eben auch sehr schnell vom Licht abgebaut werden. Und da ist auch das Gleiche, die haben sehr viele Doppelbindungen in den Molekülen und die werden eben durch die Lichtmoleküle, also durch die Anregung von dem Licht, können die brechen, dann gerade durch den UV-Anteil, der im Licht mit dabei ist. Okay. Und für Schimmelpilze ist aber Licht egal, oder? Ja, also die brauchen das nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, auch einen großen Teil schon davon erklärt, mit welchen Methoden der Konservierung man dagegen anarbeiten kann. Also das Thema hoher Zuckergehalt. Genau, hoher Zuckergehalt. Sachen einkochen. Hoher Salzgehalt. Also früher wurde auch sehr viel eingepökelt. Das ist gerade das, dass man eben Salz reintut und beim Pökeln gerade auch noch das Nitritpökelsalz. Also das Nitrit ist ja auch ein starkes Gift gegen Bakterien. Das vertragen auch wir selber nicht so gut. Und dafür gibt es eben auch Grenzwerte, wie viel von dem Nitritpökelsalz dann auch tatsächlich verwendet werden darf. Wenn man jetzt nur normales Salz hinzufügt, das macht ja auch schon haltbar. Ist ja. Das wieder die Sache mit dem Wassergehalt, der für die Bakterien zur Verfügung steht? Genau, okay. Das ist das Gleiche wie beim Zucker. Das ist richtig, okay. Ja. Genau. Und beim Nitrit, das wird eben bei Wurstwaren oder auch zum Teil, ja im Wesentlichen bei Wurstwaren angewendet. Das hat eben den Sinn der Konservierung, weil das sehr wirksam auch gegen Clostridien wirkt, also die dieses sogenannte Botulinustoxin erzeugen können, dass es eigentlich das stärkste Gift überhaupt ist. Und deswegen wird es auch heute noch bei Wurstwaren und so gerne eingesetzt, weil es eben ein sehr starker Verhinderer von diesen Bakterien ist. Mhm. Und ein zweiter Effekt ist bei dem Nitrit, dass es diese rote Farbe erhält von der Wurst. Also wenn man so eine klassische Brühwurst denkt, Lyoner, das ist ja so zart rosa, das wäre ohne das Nitritpökelsalz auch alles grau und würde dann wahrscheinlich keinem mehr so zum Verzehr anmuten. Ah, deswegen ist die Wurst im Bioladen nicht so rosa. Ja, genau. Okay. Also weil da oft dann auch weniger verwendet wird, bis gar keins. Hat aber auch, wie gesagt, in dem Fall nicht so die konservierende Wirkung. Okay. Das Thema Einfrieren ist halt, man macht weniger Wärme, damit die Bakterien schlechter wachsen können und die Pilze auch. Genau, also man eigentlich wächst da währenddessen nichts. Also die werden eben am Wachstum gehindert. Aber es kann natürlich sein, manche überleben das auch, wenn man es wieder auftaut, gerade die Sporen jetzt von Pilzen oder von Bakterien, dass die dann nachher wieder das Wachstum beginnen. Und das Thema Trocknen ist eben wieder wegen dem Wasser. Genau, das entzieht es den Lebensmitteln das Wasser. Ja, okay. Was ist denn Gefriertrocknen? Gefriertrocknen ist im Endeffekt, dass man während des Einfrierens das Wasser auch noch entzieht. Das wird oft im Vakuum gemacht, also es wird sehr Lebensmittelmasse meistens, ist es sehr, sehr kalt, also sehr bei sehr niedrigen Temperaturen eingefroren unter gleichzeitigem Entzug, zum Beispiel durch Anlegen von dem Vakuum des Wassers. Und dadurch ist im Endeffekt am Schluss kein Wasser mehr da und es ist im Endeffekt ein reines Pulver dann geworden. Also es wird sehr häufig so bei Instant-Kaffee und so weiter angewendet. Es gibt dann nachher meist auch eine entsprechende technologische Eigenschaft, dass es wieder in Lösung geht und so weiter. Und welchen Vorteil hat das? Das brauche ich dann nicht kühlen, kann ich dann bei Raumtemperatur aufbewahren? Genau, zum einen, und es hat den technologischen Vorteil, es wird beim Trocknen, gibt es keine thermische Belastung, man macht es ja unter Kühlung und Wasserentzug. Dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Früchte trocknet, passieren dabei ja dann meistens auch nochmal Reaktionen der Bestandteile, also dass es braun wird, dass es im Endeffekt die Stoffe dann auch nochmal chemisch miteinander reagieren während des Trocknungsvorganges. Und das verhindere ich eben durch die Gefriertrocknung. Okay. Gut, und dann gibt es noch das ganze Thema Konservierungsstoffe. Genau. Das war wahrscheinlich ein sehr weites Feld ist. Das fällt hier unter so einen Sammelbegriff, aber ja, ist es wirklich so eine Gruppe von ja, Stoffen? Ja, es sind gar nicht mal so viele, die im Lebensmitteln tatsächlich angewendet werden. Also es sind im Wesentlichen, was sehr häufig ist, ist die sogenannte Sorbinsäure. Die kommt natürlich in Vogelbeeren vor und das ist was, was man sehr häufig findet, gerade auch jetzt im Haushalt bei den ganzen Gelierzuckern. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht diese klassischen 1+1 Produkte nimmt, also eine Hälfte Frucht, eine Hälfte Zucker, sondern auf fruchtreichere Aufstriche hinzielen möchte, also zum Beispiel 2+1, 3+1, da ist dann immer Sorbinsäure mit dabei in den Gelierzuckern oder in den Einmachhilfen, um eben nachher durch den geringeren Zuckergehalt den Fruchtaufstrich trotzdem zu konservieren. Und was passiert da chemisch? Diese Sorbinsäure, die greift im Endeffekt in den Stoffwechsel von den Bakterien ein, die da sind. Also die hemmt gewisse Enzyme, die die Bakterien für ihren eigenen Kohlenhydratstoffwechsel brauchen. Also die können im Endeffekt, dann haben sie Probleme, Energie zu gewinnen, wenn diese Enzyme gehemmt werden. Und dadurch können die eben nicht weiter wachsen. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass Konservierungsstoffe jetzt die Bakterien abtöten, die drin sind, sondern sie hindern sie nur am Wachstum. Okay. Also im Endeffekt ein Mittel, das jetzt Bakterien abtötet, wäre dann Biozid, also ein Desinfektionsmittel. Und das ist eben nicht zugelassen. Also sind bei Lebensmitteln auch nur Stoffe zugelassen, die die Bakterien am Wachstum hindern. Dann gibt es die Benzoesäure. Die kommt natürlich sogar in Preiselbeeren oder Cranberries vor. Die wird häufig so in Marinaden verwendet, in Feinkostsalaten, diesen Produkten, weil sie besonders gut im Stärkersauren wirkt. Und da ist es manchmal ein bisschen problematisch, dass manche Leute etwas überempfindlich reagieren, also dass so pseudoallergische Reaktionen ausgelöst werden. Eigentlich sind wirklich Benzoesäure, Sorbinsäure, es gibt noch die sogenannte Propionsäure, die in Schnittbrot verwendet werden darf, aber die klassischen Konservierungsstoffe sind wirklich die ersten beiden. Okay, das ist ja dann wirklich gar nicht so viel und sind beides Säuren. Sind beides Carbonsäuren. Sorbinsäure ist eine kurzkettige Fettsäure mit einer Doppelbindung noch drin und Benzoesäure hat einen aromatischen Ring und dann eben auch eine Carbonsäuregruppe dran. Und diese Benzoesäure, hat die das gleiche Prinzip, dass sie den Stoffwechsel von den Bakterien unterbricht? Wirkt auch, greift auch in den Stoffwechsel ein, es wirkt ein bisschen anders und zwar hemmt die Enzyme, die Sauerstoff reiche Verbindungen abbauen in den Bakterien. Okay. Und dadurch reichern sich sogenannte so radikalische Verbindungen, auch Wasserstoffperoxid, in diesen Bakterien an und zerstören sie dann auf die Dauer. Mhm. Okay, gut. Und jetzt habe ich gelernt, diese beiden Stoffe kommen beide in der Natur vor. Das eine in Preiselbeeren, also sogar in einem essbaren Stoff. Und gut, Vogelbeeren soll man jetzt eher nicht essen, aber ich würde jetzt trotzdem denken, also Konservierungsstoffe haben ja irgendwie einen ganz schlechten Ruf. Ja. Und viele Lebensmittelhersteller werben ja auf ihren Verpackungen damit ohne Konservierungsstoffe. Aber für mich klingt das jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Im Endeffekt sind auch alle Zusatzstoffe in dem Sinne geprüft. Also es kann ja kein Zusatzstoff verwendet werden, der nicht in dem aufwendigen Verfahren zugelassen wurde, in dem vorher eventuell schädliche Eigenschaften untersucht wurden. Ich meine, es gibt natürlich wirklich diese pseudoallergischen Reaktionen bei Benzoesäure. Also es manche Leute einfach nicht vertragen. Aber ansonsten ist normalerweise für die meisten Leute die verwendeten Konservierungsstoffe kein Problem. Also es schützt eigentlich eher das Lebensmittel. Es ist halt wichtig, dass es auf den Lebensmitteln draufsteht, also dass jeder Verbraucher auch tatsächlich weiß, okay, das ist drinnen. Also ich kann wählen, will ich lieber ein Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe, weil es halt im Sinne doch etwas naturbelassener ist als ein anderes. Oder ist es mir im Endeffekt egal, ob was drin ist oder nicht? Wobei die Frage ja wahrscheinlich schon ist, wenn ich jetzt so ein Lebensmittel habe mit Konservierungsstoffen, ob sozusagen die Konservierungsstoffe schlechter sind oder die Bakterien, die sich vielleicht ohne diese Konservierungsstoffe ausbreiten würden, ob die mir nicht viel mehr schaden würden. Das ist natürlich auch ein Argument. Ich meine, man muss sehen, zum Beispiel bei so Lebensmitteln wie einer Konfitüre, da merke ich den Schimmel, der oben drauf wächst. Also die kann ich eigentlich fast nicht unwissentlich essen und mich dadurch schädigen. Was anderes ist es natürlich dann eher bei so Sachen wie jetzt einem Feinkostsalat mit Mayonnaise drin oder mit Fischsalat oder so weiter. Da schützen die durchaus, aber es geht wirklich ja auch nur, wenn vorher das Lebensmittel auch entsprechend schon sauber war, dass es dann die weitere Ausbreitung schützt. Das Weil ist es eben keine Bakterien abtötet. Genau, das ist halt so die Abwägung, die ich treffen muss. Ja. Und was man allerdings auch noch dazu sagen muss, also die Mengen, die jetzt zum Beispiel in Preiselbeeren vorkommen, sind schon mindestens um den Faktor 10 bis 100 auch geringer als die Wirkungen, die Mengen an Konservierungsmitteln, die dann in den Lebensmitteln eingesetzt werden und dann auch wirklich technologisch wirksam sind. Ja, also schon ein signifikanter Unterschied. Ja. Okay. Ja gut, jetzt haben wir uns ganz langsam eigentlich so über die Erfahrungen, die mehr oder weniger jeder hat, an dieses ganze Thema herangetastet. Jetzt haben wir viel über das Thema schlecht werden und so gesprochen, was ja eben auch dann gesundheitsschädlich sein kann. Aber das ist ja eigentlich nur ein kleiner Bereich von dem, was ihr hier untersucht. Also ich vermute, das Thema verdorbene Lebensmittel ist durchaus ein Thema für euch. Das ist ein großer Bereich im Bereich von unserer Abteilung Mikrobiologie und toxikologische Untersuchungen. Also das sind wirklich sehr viele Lebensmittel, die dahingehend untersucht werden. Das ist auch so, das CVU Stuttgart ist Zentrallabor für Erkrankungsproben. Das heißt also Proben, die bei uns eingeschickt werden, weil jemand davon den Verdacht hatte, dass er von dem Essen eben krank wurde. Es ist ja so, wenn Sie jetzt im Haushalt den Verdacht haben, also Sie sind jetzt nach dem und dem Restaurantbesuch ist Ihnen schlecht geworden, also Sie haben jetzt das und das Lebensmittel gekauft und Ihnen ist davon übel geworden oder es hat nicht oder Sie hatten das Gefühl, da ist es irgendwas faul dran an dem Lebensmittel, dann können Sie ja zu Ihrer örtlichen Lebensmittelüberwachungsbehörde im Landratsamt gehen und eben entweder sagen, okay, ich war dort und dort und mir ist schlecht geworden oder ich habe das und das gekauft und bitte hier ist es, da stimmt irgendwas nicht. Und die nehmen das Ganze dann auf und schicken das dann zu uns, die Proben. Und gerade in dem Fall, wenn jemand gerade im Restaurant oder auch vielleicht im Krankenhaus jemand tatsächlich krank geworden vom Essen, also da kommen die Proben dann aus ganz Baden-Württemberg hier in unser mikrobiologisches Labor. Und dann untersucht ihr ja noch ganz andere Stoffe. Genau. Vielleicht machen wir mal so einen kurzen Überblick, auf was ihr alles untersucht. Mhm. Und dann können wir darüber sprechen, wie man denn das überhaupt macht und was man da für Analysen machen kann. Mhm, gerne. Also neben den ganzen Hauptbestandteilen wie eben Fett, Eiweiß, Wasser, Kohlenhydrate werden auch dann eben vor allem die, neben den mikrobiologischen Untersuchungen, werden dann eben auch Rückstände und Kontaminanten untersucht. Also da zählt man zum Beispiel die ganzen Pflanzenschutzmittel dazu, wo eben untersucht wird, ob eben die zulässigen Höchstmengen überschritten wurden oder ob welche angewendet wurden auf den Gemüse und Obst, die überhaupt nicht zugelassen sind. Dann wird untersucht auf Mykotoxine, das sind die Schimmelpilzgifte, die zum Beispiel bei Getreide während der Lagerung gebildet werden können. Dann gibt es Kontaminanten, die eben erst bei der Zubereitung des Essens entstehen können, die sogenannten Prozesskontaminanten. Da zählt zum Beispiel das Acrylam mit dazu in den Pommes, das vor einigen Jahren also ziemlich groß in der Presse auch war. Oder dann eben auf radioaktive Rückstände wird geprüft, auf Dioxine, das ist jetzt gerade auch wieder Thema, wird untersucht, also die eben dann durch anthropogenen, also durch menschlichen Einfluss reingeraten können. Auch so Sachen wie das Kartoffelfeld lag direkt neben der Autobahn und deswegen ist jetzt da besonders viel, was weiß ich, Ruß abgelagert oder sowas? Genau, da hatten wir mal ein Projekt oben auf den Feldern mit Filderkraut, also weil da ja der Flughafen direkt in der Nähe war, wobei da jetzt eigentlich keine signifikanten Werte zum Glück gemessen werden konnten. Mhm. Ja, aber sowas wird durchaus auch gemacht. Mhm. Okay. Was ist denn mit dem Thema, ich weiß nicht, bezeichnet man dann nicht mehr als Mikroorganismen, sondern so kleine Lebewesen, die aber größer sind als jetzt Bakterien oder Viren, also kleine Würmer oder Eier oder sowas, guckt ihr da auch nach? Die kommen meistens in Form von Beschwerdeproben bei uns rein, also dass gerade zum Beispiel jemand eine Tüte Mehl gekauft hat und das hat sie daheim aufgemacht und es kam ihm schon entgegengekrabbelt. Im Rahmen von den Stichproben, also von den Planproben, findet man erst weniger. Vielleicht kurz hier noch einen Satz, also wir fordern ja stichprobenweise Lebensmittel an, also wir haben ein gewisses Probenkontingent im Jahr, also wir untersuchen knapp 20.000 Proben im Jahr. Davon werden ca. 80% verplant vorher und die restlichen sind eben gerade so für Beschwerdeproben oder Verdachtsproben, die eben ungeplant reinkommen. Und bei den geplanten Proben ist es so, dass man sich überlegt, zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Serie von Farbstoffen in Oliven zum Beispiel machen und würde ich dann für den nächsten Monat so und so viel Olivengläser anfordern, weil meistens fordert man eben gezielt auch oft serienweise an, dass man sich die Analytik von den Lebensmitteln nachher etwas erleichtert und dass man dann eben auch die Auswertung besser vergleichbar hat. Und wovon seid ihr da getrieben? Also wenn du jetzt sagst, du überlegst dir, du möchtest Oliven untersuchen, wie würdest du jetzt darauf kommen? Gut, zum einen, da Gemüseerzeugnisse in unserem Bereich liegen. Und also das ist jetzt in dem Sinne im Rahmen von einem Ökomonitoring-Projekt. Also Ökomonitoring machen wir jetzt seit 10 Jahren, dass eben gezielt Bio-Lebensmittel untersucht werden. Und wir haben jetzt eben das Projekt, dass wir gezielt Bio-Oliven und konventionelle Oliven, also jetzt die in den Gläsern untersuchen, dass ja so ist, dass bei bio-verarbeiteten Bio-Erzeugnissen keine Zusatzstoffe verwendet werden dürfen und konventionelle schwarze Oliven sind eben häufig durch eine Eisenverbindung schwarz gemacht und nicht eben durch die natürliche Reifung. Mhm. Und da ist eben jetzt dieses Projekt, das wir vergleichen, sind tatsächlich die Bio-Oliven alle ohne diesen Farbstoff und wie ist es bei den konventionellen Oliven? Okay, das heißt, das ist ein Stück weit eine Frage der strategischen Ausrichtung vom Amt. Genau. Okay. Also, dass man aus der Erfahrung handelt, welche Lebensmittel sind immer besonders auffällig. Dann auch natürlich aktuelle Fragestellungen aufgreift, wie damals das Acrylam mit. Und natürlich auch gibt es inzwischen einen sogenannten risikoorientierten Probenplan. Da wurde eben durch lange Auswertungen der letzten Jahre eben geguckt, welche Warengruppen sind besonders anfällig gegenüber jetzt Problemen wie Mikroorganismen, Rückstandsuntersuchungen und so weiter. Welche Warengruppen werden besonders häufig verzehrt? Das sind ja auch Unterschiede, ob man jetzt Milch, Brot, also die Grundnahrungsmittel hat oder eben jetzt Kaffee, Bier, was eher weniger dabei ist. Und das fließt alles in die Berechnung von dieser Probenplanung ein. Also man hat für jede sogenannte Warenobergruppe ein bestimmtes Probenkontingent zur Verfügung, das man eben im Jahr untersucht. Okay. Und es ist nicht so, dass von allen lebensmittelverarbeiteten Betrieben im Regierungsbezirk Stuttgart, die pro Monat 5 Proben schicken müssen und ihr die untersucht? Nee, das wäre zum einen mengenmäßig gar nicht mehr möglich. Also das Prinzip ist eigentlich, dass die Hersteller sich um eine gute Eigenkontrolle bemühen. Mhm. Und dass gerade die Lebensmittelüberwachungsbehörden dann stichprobenartig Proben von den Herstellern in ihrem Landkreis bringen. Aber systematisch alle Hersteller zu untersuchen, das wäre vom Aufwand her, das wäre überhaupt nicht handelbar bei der Vielzahl an Lebensmitteln, die man so im Supermarktregal sieht. Und wir untersuchen ja jetzt auch nicht nur regionale Produkte, sondern wir untersuchen ja im Endeffekt weltweit, was im Endeffekt hier in unseren Supermärkten landet. Heißt das dann, dass es kein Standardvorgehen gibt für die Analysen, die ihr hier macht, weil das eine Projekt untersucht jetzt meinetwegen Oliven, das andere Projekt untersucht aber Schweinefleisch und das sind einfach zwei ganz verschiedene Fragestellungen und es würde gar keinen Sinn machen, da so ein Standardversuchsprogramm mit abzulaufen? Im Endeffekt beginnt die Untersuchung von jedem Lebensmittel dadurch, dass ich einen sogenannten Prüfplan aufstelle, also dass der Laborleiter festlegt, was wird an dem Lebensmittel untersucht. Und das beruht eben ja auf dem Sachverstand des Laborleiters. Unter Umständen würde das ja heißen, dass wenn du jetzt Oliven untersuchst und du sagst, du möchtest dich jetzt speziell um diesen Farbstoff kümmern, dass wenn jetzt ein bestimmter Schimmelpilz in diesen Oliven wäre, dann würdest du den nicht finden, weil du da gar nicht hinguckst. Genau, also wenn der jetzt nicht schon auffällig wäre, würde ich jetzt eigentlich danach auch nicht untersuchen. Also ein Lebensmittel in seiner Gesamtheit immer auf alles zu prüfen, das ist im Endeffekt vom Aufwand her schlichtweg nicht möglich. Also da hat man weder das Personal noch die Zeit, noch wird es im Endeffekt den Aufwand rechtfertigen, weil eben doch der überwiegende Anteil aller Lebensmittel in Ordnung ist. Aber das müssen doch genau diese Leute, die in die Restaurants gehen und da so Proben nehmen, die müssen doch eigentlich auf alles prüfen. Da wird dann im Endeffekt, also wenn dann aufgrund von so einer Erkrankungsprobe auch Proben gezogen werden, da wird dann eigentlich auf alle Mikroorganismen geprüft. Also da wird halt vor allem geprüft, wächst überhaupt irgendwas, also auf diesen Kulturmedien. Und wenn dann was wächst dann dort? Gut, die müssen dann wahrscheinlich nicht auf Pestizide oder sowas prüfen. Genau, also da würde dann jetzt zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, vielleicht die Eierspeise war dran schuld, dann würde man in dem Fall Richtung Salmonellen suchen und nicht, ob Dioxine drin sind. Ja, genau. Ja, okay. Also es hängt einfach sehr stark von der Einschätzung, auch vom Laborleiter dann ab, was an den Proben untersucht wird. Um mit möglichst wenig Ressourcen das bestmöglichste Ergebnis dann rauszuholen. Ja. Mit welchen Methoden kann ich denn jetzt diese Analysen treffen? Also ich vermute mal, das hängt halt sehr stark davon ab, was ich machen will. Aber nehmen wir mal an, ich will jetzt auf Pflanzenschutzmittel untersuchen. Was mache ich denn dann? Also ich habe jetzt einen Apfel, der noch als Ganzes hier angekommen ist. Genau. Was mache ich dann? Also der Apfel wird in dem Fall zerkleinert, zuerst grob und dann wird er mit so einer sogenannten Gefriermühle in ganz kleine gefrorene Bestandteile zusammen zerlegt. Also es ist im Endeffekt eine Mühle, die mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird, der sozusagen dafür sorgt, dass ich im Endeffekt gleich ein tiefgefrorenes Produkt habe am Schluss und das nicht zusammenklumpt und pumpt und dann irgendwie eine Matsche ergibt, die ich nicht mehr untersuchen kann. Und dann wird eben aus diesem zermixten Produkt, weil es ist auch so, es muss immer gerade bei Pflanzenschutzmitteln, die sogenannte repräsentative Probe genommen werden. Also ich kann jetzt nicht den einzelnen Apfel bewerten, weil zum Teil die Verteilung dieser Pestizide ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wo der Apfel jetzt am Baum hing. Sondern ich muss immer, das ist genau festgelegt, auch in Rechtsvorschriften, eine bestimmte Menge dann an Äpfeln von einer bestimmten Charge auch nehmen. Und dann wird es eben zerkleinert, vermischt. Dann gibt es einen sogenannten Extraktionsschritt, in dem eben mit bestimmten Lösungsmitteln dann diese Pestizide rausgeholt werden aus dem Apfel. Und dann wird es im Fall von den Pestiziden inzwischen meist mit LC-MSMs untersucht. Also sprich, zuerst wird dieser Extrakt, den man dann kriegt, flüssigkeitschromatographisch aufgetrennt und dann nachher mit einem Massenspektrometer untersucht. Und anhand der Standards, die ich eben dann von den einzelnen Pestiziden habe, kann ich nachher genau zuordnen, okay, dieses Pestizid ist da drin und in welchen Mengen. Was ist denn ein Pestizid chemisch? Weil wieder die Standardantwort, da gibt es auch ganz unterschiedliche Gruppen. Also es ist auf jeden Fall natürlich eine organische Verbindung, aber da gibt es eigentlich auch unglaublich viele verschiedene Verbindungen. Ja, frage ich vielleicht mal andersrum. Ein Fungizid. Ist es von der Art des Stoffs her sowas, was ich zu Hause an der Badewanne mache, damit es da nicht schimmelt in den Fugen, oder ist das ganz was anderes? Grob gesprochen ja. Also im Endeffekt wirkt beides natürlich auf Schimmelpilze. Es sind aber natürlich nicht die gleichen für die Badewanne zugelassen wie jetzt für den Erdbeeranbau. Ja, aber ist das eine Frage der Konzentration oder sind das dann irgendwie andere Stoffe? Es sind zum Teil auch andere Stoffe. Ich meine, sie haben die gleiche Wirkungsweise. Sie hemmen das Wachstum der Schimmelpilze, aber es kann natürlich auf unterschiedliche Art erfolgen. Also es war ja gerade bei den vorhin, was wir bei den Konservierungsstoffen hatten, dass sie auf jeweils unterschiedliche Enzyme in den Bakterien wirken. So ähnlich ist es natürlich bei den verschiedenen Fungiziden und auch Pestiziden auch. Mhm. Und würde ich jetzt bei einem Fungizid auch so vorgehen, zerkleinern, extrahieren? Ja, genau. Und dann also das zählt auch unter Pflanzenschutzmittel, zählen ja alle Arten von Sorten, also gerade die Fungizide, die eben gegen die Pilze wirken, gegen die eben vor allem so Beerenfrüchte sehr anfällig sind oder natürlich auch Tomaten zum Beispiel. Dann gegen Insektizide kommen natürlich, gibt es die Insektizide, die eben gegen die Fraßinsekten wirken. Dann die Herbizide, die gegen das Unkraut versprüht werden in den Plantagen. Dann gibt es noch sogenannte Akarizide. Das sind auch bestimmte Sorten von Insekten, gegen die wirken. Also da gibt es eine ganze Palette von jeweils mit diversen unterschiedlichen Stoffen mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Mhm. Und du hattest jetzt gesagt, man macht dann eben so eine Chromatographie. Genau. Und anhand der Ergebnisse kann man dann sagen, welche Pestizide jetzt da verwendet werden. Genau, also man verwendet Standards, also ich habe im Endeffekt die Pestizide da, mache davon eine Lösung mit einer bestimmten Konzentration und gebe die eben auch in mein Gerät, lasse auch diese Lösung von dem Gerät untersuchen und dann sehe ich ja, an der Stelle kommt das Signal und es hat die und die Massenfragmente, die dann eben in dem Massenspektrometer untersucht werden können. Und wenn dann eben die Lösung von meiner Frucht eben auch untersucht wird und dann eben an der gleichen Stelle das Signal kommt mit den gleichen Massenfragmenten und ich dann sagen kann, okay, das ist dann auch noch in etwa so hoch wie mein Standard, dann von dem weiß ich ja genau, wie viel ich verwendet habe, dann kann ich daraus berechnen, wie viel von dem Pestizid auch in meinem Lebensmittel enthalten war. Aber das heißt, du musst wissen, welche Pestizide es gibt. Im Endeffekt muss ich wissen, welche es gibt, welche vorhanden sind und es ist auch wirklich ein stetiges Up-to-Date-Bleiben, also auch jetzt von unserer Abteilung Rückstände und Kontaminanten, die sich eigentlich ständig erkundigen müssen, rausfinden, was ist jetzt wieder auf dem Markt, welche Pestizide sind da. Und was allerdings jetzt inzwischen mit den neueren Geräten geht, dass man auch Analysen nochmal auf jetzt neu gefundene Pestizide hin untersuchen kann. Also da wird im Endeffekt nicht nur nach den einzelnen, die man schon kennt, gesucht, sondern man kann dann nachträglich, wenn man zum Beispiel wieder gefunden hat, okay, das ist jetzt inzwischen wieder aufgetaucht, die alten Analysen durchforsten, ob da dieses spezielle Signal vielleicht auch schon mal drin war und auswerten. Und was natürlich, man hat ja immer im Endeffekt das nennen wir die sogenannten Chromatogramme. Man sieht, okay, den und das Signal kann ich zuordnen. Und wenn dann eben unbekannte Signale drin sind, kann ich natürlich entsprechend über sogenannte Spektrenbibliotheken, also da wurden die verschiedensten Substanzen eben schon mal vermessen, kann ich gucken, was und was könnte das eventuell sein. Also du kennst auch ungefähr das Spektrum von einem behandelten Apfel. Und wenn du jetzt einen Apfel aus China bekommst, wo ein Pestizid drin ist, das hier noch nie irgendjemand gesehen hat, dann siehst du, okay, da ist irgendwie was Ungewöhnliches und gehst dem dann noch genauer nach. Genau, würden meine Kollegen dem nachgehen, ja. Okay. Und machen die sich dann auf die Suche nach diesem Pestizid? Oder? Genau, also da würde man dann, wenn man eben ein unbekanntes Signal hat, würde man zunächst mal gucken, eben in diesen entsprechenden Bibliotheken, wurde es schon mal gemessen, was könnte es vielleicht sein, welche Substanzklasse? Und dann würde man den entsprechenden Standard auch, sofern der vorhanden ist, bestellen. Und dann könnte man das eben auch vermessen in dem Sinne. Okay, das heißt, das Ziel ist letztendlich immer rauszufinden, was ist da für ein Stoff drin. Und wenn du jetzt weißt, das und das Pestizid ist da drin, findest du auch raus, in welcher Konzentration das da drin ist. Und dann kennst du halt die Grenzwerte und sagst, okay, das ist jetzt gut oder nicht gut. Und es gibt ja auch im Endeffekt welche, die gar nicht zugelassen sind hier in der EU. Ja, ja. So eine Analyse, oder das wäre dann eigentlich keine Analyse, eine Untersuchung, mehr in Hinsicht, dass man quasi direkt sich die Wirkung anguckt, macht ihr nicht. Nee. Also irgendwie auf Zellkulturen und dann sagt, okay, das ist ja aber gar nicht schädlich oder so, nee. Macht ihr nicht. Also Pestizide müssen in dem Zulassungsverfahren zugelassen werden und in dem Rahmen von diesem Zulassungsverfahren werden eben entsprechende Untersuchungen gemacht. Wie wirkt es auf Zellkulturen? Auch ist es im Endeffekt bei der Anwendung ein Problem für Gewässer, für Bienen, alle möglichen anderen Nutzinsekten. Das muss bei der Zulassung eben alles abgeprüft werden. Okay. Gut, jetzt stehen hier aber ziemlich viele verschiedene Geräte rum, beziehungsweise hier in dem Labor, wo wir sind, sind auch so, weiß ich nicht, irgendwelche Vorrichtungen, Reagenzgläser und so, was ich noch so ein bisschen aus dem Chemieunterricht erinnere. Was macht ihr denn sonst noch so für Analysen, außer jetzt dieser Sache mit dem Massenspektrometer? Also gut, es gibt natürlich die ganz grundlegende Analytik, zum Beispiel, dass ich im Rahmen von der Destillation den Alkoholgehalt rausfinde. Da wird also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Obstbrand habe, wird er destilliert, sodass nur der Alkohol in ein bestimmtes Gefäß übergeht. Und dadurch, dass ich die Dichte vom Alkohol kenne, und dann kann ich nachher durch Auswiegen dieses Gefäßes bestimmen, wie viel Alkohol letztendlich drinnen ist. Mhm. Genau, also dass schlichtweg der Alkoholgehalt auf die Art und Weise bestimmt wird. Dann würde man den Fettgehalt jetzt ganz normal durch eine Fettextraktion, also dass zum Beispiel das Lebensmittel immer wieder mit einem Lösemittel, also Petrolether in dem Fall, durchspült wird. Man dann das Lösemittel sammelt und dann das wieder abdampft und dann das reine Fett zurück hat, das man dann auswiegen kann. Dann gibt es Proteinbestimmungen, die gemacht werden. Wobei man auch sagen muss, dass so diese ganzen klassischen Analyseverfahren, wie wir sie vielleicht auch noch aus dem Chemielabor kennen, wenn man das mal gemacht hat, immer mehr durch sogenannte Screening-Verfahren erfasst werden. Also dass zum Beispiel, wir haben ein sogenanntes FTIR-Gerät, einen Weinscan, dass man dadurch Kalibrierung mit ganz vielen Weinen dann schon so Parameter wie den Alkoholgehalt, Zuckergehalt, Extrakt, was alles gemessen wird. Im Endeffekt saugt dieses Gerät 30 Milliliter von dem Wein durch und macht dann innerhalb von 10 Minuten bestimmt dann durch ein aufwendiges Verfahren, das im Endeffekt auch auf einer Vielzahl von Berechnungen beruht, spuckt es dann schon eine ganze Anzahl von Werten aus. Diese Werte kann ich nicht offiziell dann nachher für die Bewertung verwenden, aber im Endeffekt, ich sehe schon mal, ist es in Ordnung oder nicht. Und muss dann nur noch die Werte aufwendiger bestimmen, die auffällig sind, damit ich die dann absichern kann. Aber ich meine, im Endeffekt, diese ganzen Screening-Verfahren funktioniert häufig. FTIR steht für Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie. Und da wird im Endeffekt das Infrarotspektrum aufgenommen. Und dadurch, dass ich ganz viele Infrarotspektren von ganz vielen Weinen aufgenommen habe, von denen ich die bekannten Gehalte an Zucker, Alkohol, organischen Säuren und so weiter kenne, kann ich das durch komplizierte Rechenoperationen im Endeffekt kalibrieren und kann dann die Werte von dem unbekannten Wein rauskriegen. Und das Ganze funktioniert auch durch NIR, also nahes Infrarotspektren im Bereich jetzt im Wurstwaren wird es angewendet. Also da kann ich schon im Endeffekt durch dieses Screening ganz schnell mein Fetteiweiß, Wassergehalt von der Wurst rauskriegen, ohne dass ich das jetzt aufwendig sogenannt nasschemisch bestimmen kann. Also das ist jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre, dass ich immer mehr so Screening-Verfahren kriege, die natürlich den Laboralltag ungemein erleichtern, weil im Endeffekt nur noch die auffälligen Werte untersucht werden müssen. Also ein relativ hoher Automatisierungsgrad. Genau, also der wird immer höher. Ja. Macht ihr auch so relativ einfache Versuche, ich weiß nicht, Geruch oder durch irgendwelche physikalischen Methoden, die Festigkeit von Stoffen untersuchen oder sowas? Ich meine, also was natürlich auf jeden Fall bei jedem Lebensmittel geprüft wird, ist am Anfang ist der sensorische Eindruck. Also es wird jedes Lebensmittel wird optisch in Augenschein genommen, der Geruch wird überprüft und der Geschmack, die natürlich auch schon Hinweis drauf geben, was vielleicht noch untersucht werden muss. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Lebensmittel besonders süß schmeckt, obwohl kein hoher Zuckergehalt angegeben ist und zu erwarten ist, dann würde ich schon mal auf Süßstoffe prüfen und gucken, sind die auch tatsächlich deklariert als Zusatzstoffe. Woher bekommt ihr denn die Information, was überhaupt zu untersuchen ist, also was gesundheitsschädlich ist und deswegen gefunden werden sollte? Ja, im Endeffekt durch das, was wir im Rahmen von unserer Ausbildung lernen und natürlich durch stetige Weiterbildung. Inwieweit gibt es denn sozusagen Tricks von Lebensmittelherstellern, vielleicht, weiß nicht, ob sowas vorstellbar ist, dass die wissen, mit welchen Methoden untersucht wird und dass sie dann so Verschleierungsmechanismen haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, Stoff A zumischt, der schädlich ist und dann aber zusätzlich noch Stoff B zumischt, durch den man Stoff A nicht mehr finden kann. Sowas? Ist mir jetzt ehrlich gesagt bislang noch nichts bekannt, dass es tatsächlich geht, weil in der Regel jetzt mal abgesehen von Pflanzenschutzmitteln, die vielleicht auch nicht unbedingt sehr sachgerecht angewendet werden und man deshalb Höchstmengenüberschreitungen hat, werden ja die wenigstens schädlichen Stoffe tatsächlich jetzt absichtlich zugemischt, weil meistens hat man ja keinen Nutzen davon. Naja, wenn mein Produkt irgendwie dadurch viel länger haltbar ist als das Konkurrenzprodukt oder viel toller schmeckt oder so, dann gibt es ja zumindest wirtschaftlich gesehen schon eine Motivation. Das ist richtig, aber da ist es halt meistens, also Konservierungsmittel sind, also dass man eine tatsächliche Höchstmengenüberschreitung hat, ist sehr selten, weil die schon in so Bereichen wirksam einfach sind, dass es unwirtschaftlich wäre, da noch mehr einzusetzen, weil das kostet ja auch alles Geld. Ja, ja. Genau. Also das wäre mir jetzt eigentlich bislang noch nicht gekommen, aber wer weiß, was sich noch alles findet. Ja. Gut, bevor wir jetzt hier vielleicht noch einen kleinen Rundgang durch das Labor machen, uns noch ein paar Geräte anschauen, noch die abschließende Frage zu diesem Theorieteil. Was ist denn momentan in der Forschung besonders spannend? Wo wird sich das ganze Thema hinentwickeln? Du hattest schon das gesagt mit diesen Screening-Methoden, ja, dass genau. Das eine neue Entwicklung ist. Was gibt es denn sonst noch so? Also jetzt im apparativen Bereich sind es wirklich eben diese Screening-Methoden oder eben auch bei gerade jetzt bei den Massenspektrometern, dass es eben sogenannte Geräte gibt, also Fachbegriff wäre jetzt QTOF, also ein Quadrupol, dann noch mit einem Time-of-Flight-Massenspektrometer hinten dran, wo man eben gerade so dieses Screening auch nach unbekannten Schadstoffen ungemein erleichtert. Also dass man dann eben auch Signale mit einer sehr genauen Massenauflösung bekommt, also dass man die Masse von dem Molekül sehr, sehr genau bestimmen kann und dadurch eben leichter rausbekommt, was es schon ist. Also das ist zum einen, dass natürlich die Geräte immer besser werden, also das ist so, ja, die Methoden im Endeffekt der Zukunft, dass man durch sehr genaue Bestimmung der Analyten eben schneller rausfinden kann, was es tatsächlich ist. Mhm. Und so im Bereich, was ihr untersucht oder so, gibt es da auch Veränderungen? Du hattest diese Bio-Geschichte schon angesprochen. Genau, also zum einen ist es, wie gesagt, seit 10 Jahren das sogenannte Ökomonitoring, dass man eben Bio-Lebensmittel, die ja immer verstärkter auch auf den Markt kommt, auch verstärkt untersucht. Und ansonsten ist es eigentlich wirklich stetig was Neues, also dass man da jetzt einen richtigen Trend, also eines ist zum Beispiel, was jetzt verstärkt gemacht wird, ist die Untersuchung der Herkunft und Echtheit von Lebensmitteln. Also dass man gerade feststellt, ein Projekt ist zum Beispiel im Augenblick schwäbisch-hellisches Schweinefleisch. Kommt es tatsächlich aus der Gegend oder kommt es vielleicht aus Norddeutschland, wurde umdeklariert, solche Geschichten. Oder auch beim Spargel, ist der Spargel jetzt in Baden gewachsen oder kommt er aus Polen? Also solche Dinge werden jetzt auch verstärkt untersucht, weil man inzwischen die Geräte dazu hat. Also das geht jetzt in dem Fall über die Isotopenverteilung. Also zum Beispiel beim Wasser, es gibt da beim Sauerstoff den Sauerstoff, also den O16, also im Endeffekt und den O18, der eben um 2 Neutronen schwerer ist als jetzt der Sauerstoff. Und das ist durch verschiedene physikalische Vorgänge, ist es je nach Gebiet unterschiedlich, der Anteil von den schwereren Isotopen im Vergleich zu den normal schweren Isotopen. Und dadurch lässt sich eben zum Beispiel feststellen, hat der Spargel sein Wasser aus dem Boden in Baden bekommen oder eben in Polen? Oder auch hat das Schwein jetzt sein Wasser hier in der Nähe von Schwäbisch Hall getrunken oder eben in Norddeutschland. Ja, wo du diese Sache mit den Isotopen ansprichst, das müsste doch auch eine Möglichkeit sein, rauszufinden, ob ein Parmesan, der angeblich 5 Jahre gelagert ist, ob der wirklich so alt ist. Guckt dir sowas auch an? Mit dem, oder mit so der 20 Jahre alte Whisky? Ja, wobei sich da die Isotopen während der Lagerung in der verschlossenen Flasche halt eigentlich nicht mehr verändern. Okay. Und für C14 ist es einfach dann noch zu jung. Also da kriegt man dann nichts raus. Nee. Okay. Weil es ist eher so bei Sachen, die sich eben durch Umwelteinflüsse ändern. Also jetzt gerade beim Wasser durch Verdampfung eben und dann wieder durch Regen, da ändert sich einfach das Isotopenverhältnis auch von dem Wasser. Ja, verstehe. Aber das ist auch ein großer Bestandteil. Ja. Und wie ist so die Lage? Also ich würde denken, dass in den letzten, weiß ich nicht, seit dem Zweiten Weltkrieg die Qualität der Lebensmittel ständig besser geworden ist. Ist das tatsächlich so? Also wir sind hier in Deutschland wirklich in einer sehr glücklichen Lage. Also die Lebensmittel sind sehr sicher. Über die Qualität lässt sich natürlich streiten, weil es ist auch immer die Frage, was ist jetzt Qualität? Geht es rein um die Sicherheit? Wenn es um die Sicherheit geht, also hinsichtlich von Mikroorganismen, wie sie belastet sind, oder Pflanzenschutzmittel, kann man auf jeden Fall sagen, ja, also die Qualität ist jetzt im Augenblick sehr gut. Also wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit den 60er, 70er Jahren, in dem eben die Pflanzenschutzmittel noch sehr unbekümmert eingesetzt wurden, ist es schon ein ziemlicher Quantensprung bis zu heute geworden. Was wir natürlich nicht untersuchen, ist jetzt im Endeffekt die Qualität hinsichtlich der ernährungsphysiologischen Lage. Also da gibt es natürlich jetzt inzwischen durch die Fülle der Produkte natürlich auch sehr viele, die jetzt aufgrund ihres Zuckersalz- und Fettgehaltes nicht mehr so sonderlich gesund sind in dem Sinne. Gut, und was man sich auch immer klar machen muss, ist, das ist ja toll, wenn das Lebensmittel ohne irgendwelche Schadstoffe aus dem Laden kommt, aber je nachdem, wie ich halt zu Hause damit umgehe, können sich da auch sehr schnell eben neue Schadstoffe bilden. Genau, also das ist auch was jeder Verbraucher wirklich bedenken soll, dass er in seiner Küche auch noch ziemlich viel anrichten kann. Okay. Ja gut, dann lass es uns zum Ende noch ein bisschen technischer werden lassen. Gerne. Gucken wir ein paar Sachen hier an und du kannst vielleicht ein bisschen erklären, wie die so funktionieren. Also das hier ist zum Beispiel ein Enzymautomat. Also hier lässt sich durch enzymatische Untersuchungen zum Beispiel sehr gut Gehalt an verschiedenen Zuckern, an Glucose, Fructose und so untersuchen. Die werden eben durch die Enzyme entsprechend unterschiedlich abgebaut oder eben auch verschiedene organische Säuren, also so Zitronensäure. Man kann dann auch ganz gut unterscheiden zwischen den verschiedenen D- und L-Milchsäuren, also die unterschiedlich das polarisierte Licht brechen. Also das kann man enzymatisch dann auch auseinanderhalten, um eben festzustellen, ist es zum Beispiel bei Sauerkrautsaft wirklich ein natürlich gereiftes Sauerkraut, wo eben das Racemat da sein soll, muss also beide, sowohl die D- und als auch die L-Milchsäure, solche Sachen. Und der macht es dann ziemlich automatisch, also man hat dann die Probenlösung und dann wird es angesaugt von dieser Spritzennadel. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, also wir stehen jetzt hier vor so einem Gerät, das ist so gut koffergroß, steht hier auf so einem Tisch drauf. Das Bedienfeld sieht eher so aus, als ob das irgendwie aus den 80er Jahren ist. Genau, also das ist uns so ein Arbeitspferd, das ist bestimmt 25 Jahre alt und tut aber super. Also dagegen kommt das Neue hier noch lang nicht an. Okay. Und hier sind jetzt so kleine, so eine Halterung mit so kleinen Röhrchen drin. Ich nehme an, dass da dann die Proben reinkommen. Genau, da kommen die Proben rein und auch hier dann die verschiedenen Enzyme und dann wird es eben durch diese Nadel hier automatisch die verschiedenen Probelösungen und Enzyme angesaugt und gemischt und dann wird im Endeffekt die UV-Absorption von der Lösung dann gemessen, weil je nachdem, was das Enzym dann macht, da ist noch ein bestimmter Stoff drin, der sich dann entweder abbaut oder anreichert und der wird dann über UV-Spektroskopie vermessen. Also was passiert da? Ich gebe dann UV-Licht auf diese Probe drauf und messe dann, wie viel stark zurückkommt. Wie viel absorbiert wird. Okay. Und das geschieht im Endeffekt alles in diesem Gerät. Und da ist es jetzt wirklich noch so, da kommt dann ganz altmodisch so ein Papierausdruck mit dem Gehalt raus. Und wie lange dauert da so eine Analyse? Im Endeffekt werden ja mehrere Analysen gleichzeitig gemacht, also viele Proben gleichzeitig, so direkt hintereinander. Und wahrscheinlich pro Probe sind es höchstens 10 Minuten, denke ich, die verwendet werden. Und hier daneben ist so ein komischer Schrank, der aussieht wie so ein großer Brotaufbewahrungsbehälter. Genau, wie der überdimensionale Brotkasten. Das ist jetzt sozusagen die moderne Variante von dem Enzymautomaten und das wird dann auch rechnergesteuert im Vergleich zu dem alten. Wobei der alte, also was die Genauigkeit angeht, ist er noch nicht zu schlagen von dem neuen. Okay. Und hier neben stehen so Flaschen mit so Schläuchen, die da reingehen. Ist das jetzt destilliertes Wasser oder was ist das? Das sind die verschiedenen Waschflüssigkeiten, die ich für den Enzymautomaten brauche. Also wo dann eben wieder die Nadel gereinigt wird zwischen jeder Probe. Also das funktioniert dann auch automatisch? Funktioniert auch automatisch, genau, dass es eben nicht eine Probe mit der nächsten verschleppt wird. Und hier ist ein automatischer Tetrierautomat, also dass sozusagen der Säuregehalt jetzt zum Beispiel von dem Wein gemessen werden kann. Also das wird hier über diese Elektrode automatisch der pH-Wert gemessen und dann wird automatisch Natronlauge bis zu einem bestimmten pH-Wert auch wieder zutitriert, um zu gucken, wie viel Säure hat jetzt zum Beispiel der Wein enthalten. Mhm. Der misst dann den pH-Wert automatisch, gibt automatisch die Flüssigkeit zu. Da muss man selber dann eigentlich gar nicht mehr viel machen, als die Probe drunter stellen und auf Start zu drücken. Ja. Und dann kriegt man das Ergebnis auch im Rechner. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beruf sich da in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich auch sehr verändert hat. Also man muss halt diese Maschinen immer besser verstehen und es ist immer weniger, dass man halt so das, was man vielleicht noch, vielleicht hast du das noch im Studium gemacht, dass du halt echt so Zeug selber angerührt und gekocht hast und so, das wird wahrscheinlich immer weniger. Also das geht wirklich immer mehr hin zur apparativen Bedienung von diesen Geräten, also dass man sich auch wirklich mit so Geräten, mit komplizierten Messgeräten gut auskennen muss, als hin zu diese klassische Nasschemie, wo ich dann eben destilliere und eben, ja wie gesagt, Stoffe mische, vielleicht eine photometrische Bestimmung mache. Das gerät eigentlich alles immer mehr in Hintergrund. Das heißt, da müssten ja eigentlich auch in der Ausbildung immer mehr so Ingenieursanteile dazukommen, oder? Also man muss doch, das stimmt schon, durchaus häufig dann auch mal an dem Gerät schrauben, um was zu reparieren. Also man sollte dann wirklich wenig Berührungsängste haben, auch mal einen Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen. Das ist richtig. Ja, und vor allem musst du ja auch sozusagen die Limitierungen von dem Gerät kennen. Genau. Also wenn du gar nicht weißt, wie das funktioniert, dann kannst du ja auch die Ergebnisse also man braucht ja auch die physikalischen Hintergründe. Also es wird inzwischen schon auch ganz schön viel verlangt, was man alles wissen muss. Ja, okay. Das hier ist das Gerät, von dem ich vorhin gesprochen habe, der sogenannte Weinscan. Ah ja. Also der sozusagen innerhalb von eher schon wenigen Sekunden rauskriegen kann, was so die Grundparameter im Wein oder auch in Spirituosen oder auch in Fruchtsaft sind. Also hier kommen in diesem Drehteller kommt ein Gläschen rein, in dem ein paar Milliliter vom Wein drin sind. Das wird hier von dieser Nadel angesaugt, durch den Kasten durchgesaugt und wie gesagt durch die Aufnahme des Infrarotspektrums kriegt man dann die ganzen Parameter raus. Mhm. Und erhält dann, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten mindestens 15 Parameter aus dem Wein, wovor man früher zum Teil 2 Tage lang untersucht hat. Und auch das ist wieder so ein koffergroßes Gerät, das auf einem Tisch steht. Dann muss ich bloß gucken, aber das hier ist, glaube ich, leider, das ist leider schon abgeschaltet. Also hier kommen die Proben an. Das wird im Endeffekt kommen die Proben, werden die von den Lebensmittelkontrolleuren der verschiedenen Landratsämter zentral bei uns unten in der sogenannten Probeannahme abgegeben. Dann kommen sie auf eine Art kleines Förderband und dann erfassen die Damen in der Annahme, erfassen dann schon mal grob, wo wurde die Probe genommen, was ist es. Es wird eine Probennummer verteilt, das ist ganz wichtig, um das nachher wieder zu identifizieren. Ja. Und dann werden die in so kleine Wägelchen, die sind vielleicht so groß wie ein großer Leitsordner, kommen dann Probe und die entsprechenden Entnahmeberichte mit rein und kommen dann über dieses Schienensystem, werden dann im ganzen Haus in die verschiedenen Labore verteilt. Also man wählt dann hier auf diesem Panel an, an welche Adresse das geschickt werden soll und dann kommt ab und zu kommt dann eben dieser Wagen hier angefahren. Man nimmt sich seine Proben und schickt ihn wieder weg. Und welchen Grund gibt es dafür? Also ich würde jetzt denken, dass ihr nicht so viele Proben kriegt, dass da nicht einer mit einem Wägelchen hier durchs Haus laufen könnte und die einem auf den Tisch stellen könnte. Doch, es sind schon, also wir untersuchen im Endeffekt 20.000 Proben im Jahr. Mhm. Und es hat sich wirklich als wirtschaftlicher erwiesen, die durchzuschicken, weil sonst ist man wirklich beschäftigt. Also das ist ja auch zum Teil, wie du vielleicht beim Reinkommen gesehen hast, es ist schon ganz schön lang, die Gänge hier, bis gut, man ankommt. 20.000 Proben im Jahr. Bei 200 Arbeitstagen sind 100 Proben am pro Tag. Etwa, ja, schon eine ganze Menge. Das sind schon viele und es besteht ja nicht unbedingt nur aus einer Verpackung. Ich meine, klar, es gibt auch Proben, die schlichtweg zu groß sind für diese Wägelchen. Also jetzt zum Beispiel, wenn eine ganze Palette Salatköpfe kommt, dann kriegt man dann einen Zettel, bitte Proben in der Annahme abholen und dann gehen die Mitarbeiterinnen das holen. Aber das ist wirklich, weil sonst steht man mit seinem Wagen wieder vom Aufzug, mit Proben rein, Proben wiederholen und... Also es ist wirklich ein sehr, sehr geschicktes System. Ja, okay. Und dann gehen wir noch in den Messraum. Mhm. Was passiert mit den Proben, wenn ihr die untersucht habt? Müsst ihr die so und so viele Jahre aufbewahren? Nee, müssen wir nicht. Inzwischen wird dadurch, dass alles fotografiert wird und dokumentiert wird, müssen die Proben nicht mehr aufbewahrt werden. Ich meine, das wird jetzt bei einem empfindlichen Lebensmittel ohnehin keinen Sinn machen. Und die werden dann im Endeffekt entsorgt danach. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas, was man, wo man denkt, naja, vielleicht muss man da irgendwann später nochmal was untersuchen. Das wäre vielleicht noch ganz interessant für ein Forschungsprojekt. Dann werden manche Proben auch aufgehoben. Friert man es ein oder so? Genau, wird es eingefroren. Okay. Wenn man jetzt denkt, es also wäre vielleicht noch ganz interessant, das und das zu untersuchen. Aber ich habe jetzt im Augenblick nicht die Zeit. Und ich möchte ja auch meine Probe schnellstmöglichst das Ergebnis auch wieder an die Überwachungsbehörde schicken. Dann sage ich, okay, ich hebe das noch auf, friere es ein. Und wenn ich dann mal Zeit habe, gucke ich mal noch nach dem und dem. Vielleicht noch eine Frage am Rande. Untersucht ihr eigentlich auch Tierfutter? Also so Haustierfutter? Nee, also das machen wir jetzt nicht. Futtermitteluntersuchungen werden, soweit ich weiß, von der Landesanstalt in Hohenheim untersucht. Draußen. Okay, und da gibt es dann aber auch irgendwelche Grenzwerte? Ja, oder? Ja, also da gibt es auch umfassende rechtliche Grundlagen, was jetzt Tierfutter enthalten darf und was nicht. Also hier sind jetzt die Geräte schon etwas größer und auch in so Schränken mit, ich nehme an, irgendwie einer Absaugvorrichtung, also genau, hinter Glas. Also hier werden zum einen wird hier bei den Einhausungen die Hitze, die die Geräte abgeben, abgesaugt. Also das ist gerade da hinten jetzt diese Schläuche, damit der Raum nicht zu warm wird. Und die Glaseinhausung schützt natürlich vor dem Lärm. Ich mach mal kurz auf. Das wird schon deutlich lauter. Mhm, also das Gerät läuft jetzt auch momentan. Das läuft auch im Augenblick. Das ist so, das ist jetzt ein Gaschromatograph mit dem angeschlossenen Massenspektrometer. Da wird jetzt der Extrakt von dem Lebensmittel, also mit, der in dem Lösemittel ist und sich hier in einem sogenannten Vial befindet, wird von so einer Spritzennadel angesaugt. Also wie so ein kleines Reagenzglas mit Deckel, sieht das aus? Genau. Mhm. Und was ist da jetzt drin? Also es ist so eine durchsichtige Lösung mit so kleinen, weiß ich nicht, Flöckchen drin? Das ist jetzt im Endeffekt, da untersuchen wir Aromastoffe auf ihre Zusammensetzung. Da wurde von dem Aromastoff was in Wasser reingegeben, einfach damit es nicht zu konzentriert für das Gerät ist. Und hier unten drin, manchmal gibt man noch so Natriumsulfat, ein bestimmtes Salz zu, das dafür sorgt, dass die Aromastoffe besser in die Gasphase übergehen. Okay. Weil im Moment, also hier machen wir auch die sogenannte Headspace-Analytik, also wir untersuchen aus dem Dampfraum. Also das wird dann hier in diesem Ofen warm gemacht, das Gläschen, und auch geschüttelt, sodass möglichst viel von den Stoffen in die Dampf- und gasförmig werden. Und man dann nur aus diesem Gasraum die Probe nimmt, weil dadurch vermeidet man natürlich alles, den ganzen Matrix-Effekt, Matrix-Bestandteile und vielleicht Verschmutzungen, die jetzt in der Flüssigkeit noch drin sind, die auch noch auf mein GC-System, auf meine Säule drauf zu spritzen. Und funktioniert der Apparat nur mit gasförmigen Stoffen? Nee, also bei dem kann man sowohl entweder aus der Gasphase einspritzen, als auch Flüssigkeiten einspritzen. Da bräuchte man dann ein anderes Spritzensystem, würde dann hingebaut werden. Okay, weil das würde ja eben voraussetzen, dass es Sachen sind, die unter diesen Bedingungen auch gasförmig werden. Ja, wobei in einem gewissen Sinne stimmt es so schon, weil während der Analyse, also es wird jetzt hier in den sogenannten Injektor eingespritzt und dann wird der so heiß gemacht, dass das verdampft die Probe. Also sie muss sich schon in die Gasphase überführen lassen, sie muss verdampfbar sein. Okay. Und weil dann wird nämlich im Endeffekt durch diese Säule, die da drin sind, da kann ich dir mal ein nicht eingebaute zeigen. Also Carmen greift jetzt nach einer kleinen Schachtel. So. Okay, und da ist so ein, das ist ein im Endeffekt ringförmiges Gebilde drin. Säule für die Gaschromatographie. Okay. Das besteht aus einer ganz feinen Kapillare. Die ist beschichtet mit einem Kunststoff, dass sie nicht bricht. Also das ist irgendwie so eine Art Draht, die hier so, der so ringförmig aufgewickelt ist. Genau, die ist jetzt in dem Fall 30 Meter lang, also 30 Meter so ein Draht ist da aufgewickelt auf dem Gestell. Und der ist innen im, sozusagen im Inneren von dieser sogenannten Säule, ist mit einer ganz feinen Schicht von einem bestimmten Material beschichtet, an dem sich die Substanzen, die jetzt in meiner Lösung waren, unterschiedlich gerne absorbieren oder adsorbieren. Das gibt unterschiedliche, also sozusagen unterschiedlich gern festhalten. Man kann die Chromatographie, kann man, vergleicht man ab und zu immer ein bisschen mit einem Schaufensterbummel. dass im Endeffekt eine Gruppe von Leuten gleichzeitig am Hauptbahnhof startet, die Königstraße runterläuft und die Damen interessieren sich jetzt vielleicht mehr für die Schuhgeschäfte, die Herren jetzt für die Sportgeschäfte und dass sich die Gruppe dann immer mehr aufspaltet und dann erst nach und nach am anderen Ende von der Königstraße ankommt. Okay, das ist dieser Versuch, den man auch im Chemieunterricht macht, wo man irgendeine Lösung auf ein Stück Löschpapier gibt und die läuft dann verschieden, also die verschiedenen Farben laufen dann verschieden weit und dadurch kann ich quasi analysieren, welche Stoffe da drin sind. Genau, das ist das Prinzip von der Chromatographie. Und eben jetzt hier bei diesem Ring, welcher physikalische Effekt hält jetzt da die Moleküle dann fest oder das zieht die an? Im Endeffekt eine Verteilungschromatographie, so wie man, wenn man zum Beispiel eine organische Lösung hat, wie Aceton und eine anorganische Lösung wie Wasser zum Beispiel, gibt es da auch Stoffe, die lieber in das Aceton gehen oder lieber in das Wasser. Mhm. Und genauso ähnlich ist es mit dieser Beschichtung dran. Das ist wie, man kann sich vorstellen, wie so eine Art Flüssigkeit, die da innen aufgezogen ist, im Inneren der Säule. Und die Stoffe, die jetzt da durchgehen, die gehen eben entweder lieber in diese Flüssigkeit rein und bleiben dort eine Weile, bis eben die Hitze für sie, also bis sie sozusagen durch die erhöhte Temperatur wieder rausgeschmissen werden. Oder sie sausen eben gleich durch. Das ist ein chemischer Effekt, den man da ausnutzt. Eigentlich ist es eher ein physikalischer Löseeffekt. Okay. Also man nennt das Ganze Verteilungschromatographie, weil es sich eben unterschiedlich in den Phasen verteilt. Das ist also allerdings ein rein physikalischer Vorgang okay. auch. Mhm. Aber jetzt nicht auf atomarer Ebene, sondern im Endeffekt auf molekularer Lösemittelebene. Also die Moleküle kommen da sozusagen unverändert dann die hinten wieder raus. Die kommen unverändert wieder hinten raus. Ja. Allerdings, wenn sie dann hinten ankommen, kommen sie in den sogenannten massenspektrometrischen Detektor. Mhm. Und da ist es so, dass am Anfang die Ionisierungsquelle, also da werden sie im Endeffekt ionisiert in dieser Quelle aus einem sogenannten Filament, eben mit Elektronen beschossen. Die haben eine gewisse Menge an Elektronenvolt, also eine bestimmte Energie. Und dadurch werden eben diese Moleküle zerschossen, die dann ankommen. Und die Fragmente, die dann entstehen, die werden in dem Detektor aufgetrennt, indem eben meistens ist es eine Art, nennt man Quadrupol, das sind vier Stäbe, die nebeneinander, also im Endeffekt über Kreuz angebracht sind. Und zwischen diesen Metallstäben wird ein elektromagnetisches Feld angebracht und es wird stetig verändert. Und je nachdem, wie das Feld gerade ist, ist die Flugbahn von diesen Molekülen stabil oder instabil. Und man weiß dann genau nachher, okay, als das Feld angelegt war, ist das und das Bruchstück hinten angekommen. Mhm. Und dann kann ich eben sagen, das gehört zu dem, das ist dann und das gehört zu dem Signal und das gehört zu dem Signal und kann danach meine Substanzen identifizieren. Was meinst du jetzt mit, das gehört zu dem Signal? Also du ordnest das dann irgendwelchen Stoffen danach, wieder zu? Genau, ich ordne das dann Stoffen zu. Also ich krieg dann, also ich krieg hier dann auf dem Rechner sehen wir jetzt. Genau. Zum Beispiel hier ist ein Stoff nach 4 Minuten gekommen. Da wird jetzt zum Beispiel Benzol in Farbstiften untersucht. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, die Stoffe durchlaufen erst diesen Chromatographen. Genau, da werden sie aufgetrennt. Da kommen sie sozusagen dann hintereinander an. Genau. Also das sind jeweils die Signale, die nach und nach kommen. Genau, aber warum muss ich denn danach noch was machen? Weil wenn ich jetzt weiß, der eine Stoff kommt nach 4 Minuten an und der andere nach 15 Minuten, das da reicht ganz, mir jetzt ganz noch nicht, viele um Stoffe gibt, die zum Teil eben auch gleichzeitig ankommen. Okay, also das können. Ist jetzt so eine grobe Klassifizierung, die ich genau, damit gemacht habe. Genau, das ist jetzt habe. So eine grobe Aufteilung der Stoffe. Ja. Und dann muss ich eben, dass eben gut sein kann, dass genau zu der gleichen Zeit auch noch ein anderer Stoff kommt. Ja. Gerade wenn ich jetzt Lebensmittel, also sehr matrixreichen Lebensmittel habe, jetzt bei Getränken ist es meist einfacher, da stört nicht so viel, gerade jetzt bei Spirituosen, aber jetzt zum Beispiel in der Tomate oder so ist ja alles Mögliche, was sich in diesem Extrakt löst, nicht nur die Pflanzenschutzmittel. Mhm. Und da kann es halt sein, dass eben ganz viel zur gleichen Zeit kommt und dadurch, deshalb werden eben hier die einzelnen Fraktionen nochmal durch diesen massenspektrometrischen Detektor gejagt und dann nochmal in ihre Bestandteile zerklopft und eben geguckt, weil die eben auch unterschiedlich, man nennt es fragmentieren, die zerfallen einfach unterschiedlich, diese Moleküle. Ja, das heißt, das sind jetzt eigentlich hier zwei Messmethoden einfach hintereinander geschaltet. Genau. Die man aber auch im Prinzip unabhängig voneinander anwenden kann. Genau, also ganz früher so die ersten massenspektrometrischen Versuche waren, dass man im Endeffekt die ganze Probe reingeschoben hat. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum macht man das überhaupt vorher? Zu untersuchen, aufzutrennen. Aber da ist es dann natürlich auch, dann kriege ich so viele verschiedene Fragmente von den Proben, dass ich nachher auch nicht mehr genau weiß, was gehört jetzt eigentlich zu welchen. Okay, sondern also es wird einfach einfacher und spezifischer, wenn ich das nach und nach auftrenne. Erst so eine Grobklassifizierung und dann nochmal eine feinere Aufspaltung. Okay, gut. Und wir sehen jetzt hier eben auf dem Bildschirm so Linien, die bestimmte Peaks haben, wo man eben sieht, nach wie vielen Minuten da was angekommen ist. Und wo ist jetzt mein Ergebnis von dieser genaueren Untersuchung nochmal in dem Massenspektrometer? Das da unten wäre jetzt, wobei jetzt bei der speziellen Analyse muss man sagen, hier wurde nur auf die verschiedenen Massen geguckt, weil ich schon wusste, ich will hier Benzol untersuchen. Das ist der Peak hier und der hat die und die Massen, also die 77, die 78 und die 84. Ist das jetzt in Mikrogramm oder was ist da die Einheit? Die Einheitung ist ein bisschen kompliziert, heißt Masse pro Ladung. Also im Endeffekt wird ja so ein Molekül durch diesen Ionisierungsvorgang auch geladen, ja, weil nur dann kann ich es nachher detektieren und auch überhaupt beschleunigen, ja, da drin. Ja. Und im Endeffekt, wenn du dich noch an Chemieunterricht erinnerst, es hat ja jedes Atom hat eine bestimmte Masse, also Kohlenstoff grob 12, ja, Wasserstoff 1. Ja. Und das hier ist im Endeffekt die Masse, die sich aus den ganzen verschiedenen enthaltenen Atomen ergibt. Mhm. Und meistens, okay, entspricht es auch der Molekülmasse, da die Ladung von diesen kleinen Molekülen meist 1 ist. Und dann habe ich da, kriege ich die Masse raus. Okay. Mhm. Und eben gibt es eben, entstehen verschiedene Bruchstücke davon, die ich dann vermesse. Und das wiederum könntest du jetzt abgleichen, wenn das jetzt die Untersuchung von einem Pflanzenschutzmittel oder auch Pflanzenschutzmittel wäre. Diese spezifischen Zahlen könntest du dann irgendwo nachschlagen. Genau, also da gibt es ganze Bibliotheken dazu, also was diese Stoffe für Spektren ergeben. Also es gibt eine ganze Datenbank dazu, also wo sich eine Firma darauf spezialisiert hat, alle möglichen Daten zu sammeln von den verschiedenen Substanzen, die in diese Datenbank reinzupacken, und die kauft man dann meistens mit dazu, sodass man dann auf die Suche gehen kann, wenn ich jetzt eine unbekannte Substanz hat. Das macht dann im Endeffekt auch das Programm vollautomatisch, das gleicht dann diese ganzen Spektren ab und sagt dann, mit der und der und der Wahrscheinlichkeit könnte es das und das und das sein. Ja. Und dann kann man sich, wenn möglich, diesen Standard dann noch besorgen. Und dann hat man natürlich die endgültige Absicherung, wenn dann zur gleichen Zeit das gleiche Signal kommt von der Substanz, von der ich weiß, was es ist. Inwieweit wiederholt ihr hier Versuche, einfach um zu gucken, ob das reproduzierbar ist, was ihr daraus gefunden habt? Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Also immer, wenn ich irgendeinen Befund habe, nachdem ich die Probe als nicht rechtmäßig beurteilen muss, also als nicht rechtmäßig auf dem Markt, muss ich auf jeden Fall das Ergebnis nochmal absichern. Also mit einem allein geht es gar nicht, sondern ich muss es immer durch eine zweite Analyse absichern. Und auch alle Methoden, die wir anwenden, sind sowieso vorhin validiert worden. Also dass man anhand von Proben, von denen man weiß, was drin wird, dass man da eben diese mehrfach aufarbeitet und misst, auch von unterschiedlichen Mitarbeitern und auch an unterschiedlichen Tagen. Und es sollte dann natürlich möglichst immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Ja. Und meistens wird auch bei jeder Probenserie ein Standard, von dem man weiß, was drin ist, mit aufgearbeitet, einfach um zu gucken, hat meine Analytik funktioniert. Gut. Gibt es noch irgendwas zum Angucken? Natürlich noch bergeweise Sachen zum Angucken. Aber diese Sache mit dem Chromatographen und der Spektrometrie scheint schon irgendwie so ein Standardverfahren, ja, zu sein, oder? Absolut. Mhm. Also im Endeffekt ist es jetzt eben GCMS. Das Gleiche gibt es natürlich noch. Hier wäre jetzt ein ganz Flüssigchromatograph, wo im Endeffekt eine Lösung jetzt nicht in die Dampfform versetzt wird, sondern flüssig durch die Säule geht. Das ist hier jetzt so eine sogenannte flüssigchromatographische Säule. Die sieht jetzt eigentlich ganz anders aus. Das ist so ein kleines Metallrohr, das mit einem bestimmten Material gefüllt ist. Und da wird dann eben die Flüssigkeit durchgespült. Und da ist es genau das gleiche Prinzip. An diesem Material bleibt eben die Substanzen mehr oder weniger gerne hängen, in dem Sinne. Kommen dann auch nach und nach an. Und jetzt in dem Fall ist es ein UV-Detektor, der dranhängt. Also man kann nur Substanzen jetzt hiermit untersuchen, die im UV-Licht absorbieren, also die dann Signal geben. Ja. Und hier ist halt der Vorteil, das erfasst im Endeffekt alle Substanzen, die sich nicht so leicht verdampfen lassen. Also auch sehr polare Substanzen, zum Beispiel Säuren oder Vitamine und so weiter. Und das Ganze gibt es noch mit Fluoreszenzdetektoren. Also manche Substanzen fluoreszieren ja auch, wie zum Beispiel das Chinin. Also das kennt man vielleicht auch so Bitterlemon-Getränken. Also wenn man da mal das in der Disco sieht, dann leuchtet das ja richtig. Mhm. Das wäre dann diese Fluoreszenz. Und was man natürlich noch machen kann, was jetzt hier in dem Raum nicht steht, ist da auch nochmal ein Massenspektrometer dahinter zu schalten. Das wäre dann das sogenannte LC-MSMS, was auch gerade bei den Pflanzenschutzmitteln sehr häufig zum Einsatz kommt. Das dann eben nach der flüssigkeitschromatographischen Trennung das auch nochmal massenspektrometrisch aufspaltet. Das ist dann aber genau eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einem Gaschromatographen, Massenspektrometer. Nur ist es da so, ich habe da ja jede Menge Lösemittel noch mit dabei und das muss ich halt vorher erstmal loswerden, was lange Jahre ein Problem war, weshalb auch die LC-MS-Geräte die deutlich neuere Entwicklung ist. Also die sind jetzt so seit den 90ern verstärkt auf dem Markt, während es GC-MS-Geräte schon seit den 70er, 80er Jahren gibt. Mhm. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Labore gesehen. Was haben wir denn jetzt noch vergessen? Was willst du noch Wichtiges sagen? Gut, es geht natürlich nicht um die Analyse allein, sondern am Ende jeder Untersuchung steht natürlich die rechtliche Bewertung des Lebensmittels. Also sprich, ich kriege dann meinen Prüfplan zurück, sehe, wie sind die Ergebnisse von allem, gucke mir das an, ist alles in Ordnung oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, wird im Endeffekt der Entnahmebericht unterzeichnet als nicht zu beanstanden und geht wieder zurück an die Lebensmittelüberwachungsbehörde. Mhm. Wenn was aber nicht in Ordnung ist, sei es jetzt an der Kennzeichnung oder eben substanziell, dann würde ich ein entsprechendes Gutachten schreiben. Und dann geht es eben auch das Gutachten an die Lebensmittelüberwachungsbehörde und die macht dann alle weiteren Schritte, sprich die Ermittlungsarbeit und verhängt eben je nach Schwere Bußgelder, Verwarnungen, was auch immer. Ja, es war sehr interessant. Ich habe wieder jede Menge Neues gelernt. Vielen Dank. Gern geschehen, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Gut. Und ja, jederzeit wieder, wenn noch mehr Fragen auftauchen sollten. Also, ihr habt's gehört. Wir haben jetzt zwar schon viele Fragen geklärt rund um das Thema Lebensmittelchemie, aber wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann gebt uns doch einfach Feedback und dann machen wir ja vielleicht nochmal irgendwann eine Episode zu diesem Themenbereich. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank an Carmen Breitling-Utzmann für den interessanten Nachmittag am CVUA und euch, lieben Hörer, natürlich wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören und dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.